Ja. Okay, wird aber jetzt aufgezeichnet und wenn dann nachher in der Diskussion jemand nicht aufgezeichnet werden möchte, einfach dazu sagen, dann schneiden wir das raus. Ansonsten findet man das dann später auch im Internet zum Nachhören, so wie auch die anderen Veranstaltungen aus dieser Veranstaltungsreihe, wer da Interesse hat. Als allererstes vielen Dank an Verdi Göttingen, dass wir hier sein dürfen, dass wir den Raum bekommen haben. Hier geht auch so eine Unterschriftenliste rum. Wir müssen dann immer beweisen, dass die Veranstaltung auch wirklich stattgefunden hat. Also wenn sich da 10 Leute finden würden, das zu unterschreiben, das wäre ganz großartig. Und auch vielen Dank an die Rosa-Luxemburg-Stiftung für finanzielle Unterstützung. Ansonsten sage ich noch ganz kurz was zu uns. Also veranstaltet wird diese Veranstaltungsreihe von der Gruppe Radical M hier aus Göttingen. Uns gibt es seit 2004 und wir beschäftigen uns mit vielen verschiedenen Themen rund um die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft. Das war schon Rassismus, das war Krise, das war Wohnraum in Göttingen. Genau, und jetzt gerade haben wir uns eben mit gesellschaftlichen Alternativen und dem Kommunismus beschäftigt und wollen das heute Abend eben mit Thomas Ebermann und Rüdiger Matz diskutieren. Warum haben wir diese Veranstaltungsreihe gemacht? Uns ist aufgefallen, dass die radikale Linke in der Krise und auch bis heute nicht viel anzubieten hat. Also in der Regel beschäftigt sie sich mit Abwehrkämpfen. Wenn man mit den Leuten spricht in der radikalen Linken, dann sind die Leute alle fest überzeugt, dass sie das mit dem Kommunismus eh nicht mehr erleben und wissen auch gar nicht so genau, was das sein soll. Es gibt keine Entwürfe, die man irgendwem anbieten kann oder sagen kann, hier, dafür stehen wir. Im Grunde wird eigentlich meistens unter irgendwelche Flyer noch für den Kommunismus drunter geknallt und damit hat sich's dann. Und da wollten wir eben mal ein bisschen einsteigen und sagen, ja, das wollen wir doch jetzt mal ein bisschen genauer wissen. Und haben eben 6 Veranstaltungen gemacht, die man, wie gesagt, nachhören kann. Auf unserer Facebook-Page findet ihr die. Und auch da hinten gibt es noch einen Büchertisch. Da gibt es ganz viel Material von uns und Bücher. Und auch Material von dir, aber da sagst du bestimmt gleich noch was dazu. Werbeblock. Werbeblock. So, heute Abend haben wir den Referenten 3 Fragen gegeben. Wir wollten es ganz genau wissen. Wir haben 3 große Fragen gestellt. Probleme, die sich stellen bei der Überwindung des Kapitalismus. Sie sollen die prägnanten Probleme der Welt rausarbeiten, erstens. 4 Minuten. Zweitens, wer ist das Subjekt für die Revolution? Und wie kann man das organisieren? Und drittens, wie sieht so eine Welt dann am Ende aus? Ich habe schon viel Schimpfe gekriegt für die Fragen. Thomas hat gesagt, also hat sehr geschumpfen mit mir und Rüdiger hat gleich gesagt, er wird sie nicht beantworten, sondern er wird was anderes erzählen. Wir schauen einfach mal. Ich bin selber gespannt. Das wird klasse heute Abend. Ja, dann fangen wir doch einfach an, oder? Max, dann übergebe ich dir das Wort. Max, machst du das Mikrofon benutzen? Ja, schönen guten Abend auch nochmal von meiner Seite. Ja, das hat verschiedene Gründe, dass ich die Fragen nicht, zumindest nicht in dieser Reihenfolge beantwortet habe. Vielleicht am deutlichsten bei der Frage, was sind denn eigentlich die drängenden Probleme der Welt zurzeit? Ich will da gar nicht kokettieren, sondern ich kann einfach sagen, da habe ich mich überfordert gefühlt, das zu beantworten. Auch nicht nur wegen der gebotenen Kürze oder so, sondern tatsächlich im strengen Sinne überfordert. Ich glaube, wenn man Entwicklung der Weltwirtschaft, die Situation in Syrien, was ich, was man noch alles da drunter fassen könnte, ich glaube nicht, dass ich das leisten könnte, auch wenn wir sehr viel mehr Zeit hätten, als wir haben. Aber ich sage noch ein bisschen mehr im Folgenden, warum ich es nicht nur nicht beantwortet habe, sondern warum ich auch nicht glaube, dass das in diesem Kontext eine entscheidende Frage ist, aber dazu gleich noch. Ich will mal anfangen mit einem Beispiel. Ich weiß nicht, so wie ihr ausseht, aber ich weiß natürlich nicht, haben das Setting noch nicht viele von euch erlebt? Garderobe vom Kindergarten. Also es ist ein Ort, gerade jetzt, in dem es ungemütlich ist, insofern, es sind ungefähr 35 Grad Celsius, man steht da mit einer Winterjacke, es riecht schlecht, nach irgendwelchen Ausscheidungen. Und man hat meistens keine Zeit und außerdem ist es laut. Und also in diesem Setting habe ich folgendes Gespräch geführt. Eine entfernte Bekannte von mir, halt so eine Kindergarten-Eltern-Bekanntschaft, sagte, also ich komme aus Leipzig, muss ich dazu sagen, es gäbe ja im Moment so viel Schlimmes hier in der Gesellschaft, wie mit Flüchtlingen umgegangen wird, Pegida, Legida, wie denn das komme, dass das jetzt so gehäuft sei. Und ein anderer Vater, der daneben stand, sagte, ja, das, er hätte dazu eine Idee. Das werde nämlich alles gesteuert. Und wie gesagt, also das hätte ein bisschen zu beachten. Also in einem Seminar hätte ich das vielleicht anders diskutiert, aber ich habe dann mal vorsichtig gefragt, von wem denn gesteuert? Und da sagte er, von der Wirtschaft. Und auf meine etwas, ich war mit allem, hatte mit allem Möglichen gerechnet, damit jetzt nicht. Und auf meine Nachfrage, wie das denn zu verstehen sei, sagte er, naja, erst wollten sie Flüchtlinge, dann merken sie, dass die Falschen kommen und dann sorgen sie dafür, dass es Randale gibt, damit nicht mehr so viele kommen. So. Und dann habe ich das Gespräch beendet. Das ist nicht lustig, sage ich vorsichtig nochmal dazu. Denn man muss ja sich vorstellen, da ist immerhin jemand, und das ist ja nicht so häufig der Fall, der das Gefühl hat, Flüchtlingen geht's beschissen und das möchte er nicht. Da ist jemand, das ist gerade in Sachsen auch nicht so häufig der Fall, der sagt, Pegida ist ein Scheiß. Und man muss dagegen eigentlich was machen. Das heißt, das ist schon mal jemand, wo ich sagen würde, vielleicht im gesellschaftlichen Durchschnitt ist er nicht so weit von mir weg, wie er vielleicht sein könnte. Und trotzdem steht man da als Linksradikaler und denkt, mein Gott, wie weit bist du weg? Und zwar so weit, dass eigentlich eine Auseinandersetzung zu, also gut, in dem Setting schon mal gar nicht, aber ich glaube auch, hätten wir ein bisschen mehr Zeit gehabt, eine Auseinandersetzung über die Frage, wie kommt denn das tatsächlich, überhaupt nicht möglich ist. Und das ist ja für eine radikale Linke ein Problem. Also wenn man so linksradikale Publikationen im weitesten Sinne sich anguckt, scheint es ja manchmal so, als wäre eher die Frage, wie kann es denn eigentlich sein, dass die Revolution noch nicht passiert ist? Wir haben die Welterklärung, also oder arbeiten zumindest dran. Wir sind auch noch moralisch die Guten und nett sind wir außerdem noch. Und trotzdem, komischerweise, ist die Revolution bisher ausgeblieben. Wie kann das eigentlich sein? Und wenn man dann mal mit richtigen Menschen zusammentrifft, dann merkt man, nee, es ist eigentlich überhaupt kein Wunder, sondern wir sind so weit davon entfernt, dass selbst der Weg dahin, kaum gedanklich zu antizipieren ist. Nun ist man ja, wenn man sowas hört, wahrscheinlich noch nicht mal, gut, wäre jetzt eine andere Diskussion, im Bereich von Ideologie jetzt im strengen Sinne, sondern da hat jemand offensichtlich eine Erklärungslücke und immerhin auch ein Erklärungsbedürfnis. Und ersetzt die Erklärungen, die ihm fehlen, durch einen Glauben, durch eine Geschichte. So, dass man erstmal sagen könnte, und das ist sozusagen die Frage, an der ich mich im Folgenden langhangeln will, was fehlt denn eigentlich alles zur Revolution? Und es ist nach der Einleitung wahrscheinlich offensichtlich, dass das eine Menge ist. Zuerst, also wenn man diese kurze Szene auch zumindest als Ausdruck von Unaufgeklärtheit nimmt, kann man ja sagen, es scheint zum einen Wissen zu fehlen. So im Sinne der guten alten Aufklärung, Wissen über die Welt. Kann man als ersten Schritt fragen, welches Wissen fehlt denn da eigentlich? Das Interessante daran ist, und das ist jetzt eine These von mir, dass ja das Wissen nicht in einem objektiven Sinne fehlt. Also ich glaube nicht, darüber könnte man sich durchaus streiten, ich glaube nicht, dass, ein bisschen pathetisch gesagt, die Menschheit, ein bisschen konkreter gesagt die radikale Linke, zu wenig weiß über das Kapitalverhältnis, über den Staat, vielleicht noch nicht mal überhaupt über die Einrichtung der Welt. Sondern das, was an dieser Stelle fehlt, ist ja tatsächlich der Bezug auf etwas, was schon gefunden ist. Also etwa zu der Frage, was ist eigentlich die Wirtschaft? Was tut die? wie funktioniert das Kapitalverhältnis? Welchen Charakter hat der bürgerliche Staat? Und ist mir auch klar, dass man sich da in Details über vieles streiten kann. Ich glaube aber nicht, dass diese Streitigkeiten oder, was weiß ich, Lücken in der Erklärung des Finanzkapitals wirklich das Entscheidende sind dafür, dass so jemand sich partout nicht erklären kann, was da gerade passiert. Zweite These wäre, nicht nur, dass das Wissen grundsätzlich in der Welt ist, sondern es bedeutet umgekehrt auch, und da komme ich jetzt sozusagen auf eure erste Frage, was sind denn eigentlich die dringenden Weltprobleme? Damit ist mir durchaus klar, dass das jetzt so aussehen könnte, als würde ich sozusagen meine eigenen Wissenslücken moralisch rechtfertigen. Ich glaube nicht, dass wir eine nochmal aktuellere Klassenanalyse brauchen, um dem Kommunismus näher zu kommen. Ich glaube auch nicht, dass wir unbedingt eine Expertise zur gesellschaftlichen Situation der Aleviten im Nahen Osten brauchen, um dem Kommunismus nahe zu kommen. Ich glaube noch nicht mal, dass man eine bessere Analyse der Finanzpolitik der EZB braucht, um dem Kommunismus näher zu kommen. Dieses um dem Kommunismus näher zu kommen ist dabei wichtig, denn ich glaube, das alles drei braucht man schon. Immer dann, wenn man als Linker was aussagen will über das, was gerade aktuell politisch bezieht, kommt drauf an, in welchen Debatten man steht, da braucht man das natürlich schon. Aber die Frage ist, ob das direkt sozusagen als Wissenslücke jetzt unbedingt unseren Abstand zum Kommunismus größer macht, und das glaube ich eben nicht. Was heißt das aber, also wenn wir jetzt erstmal noch bei dem Punkt sind, es scheint da an irgendeiner Stelle an Wissen oder der Wissensvermittlung zu fehlen, was heißt das aber für die radikale Linke? Man könnte zum Beispiel Marx-Seminare machen oder noch besser Schulungen. Also man kann sich die Situation vorstellen, Griechenland geht den Bach runter und was tut man als radikaler Linker? Man liest das Kapital Band 1. Überall krepieren Flüchtlinge, was macht man? Man liest Kapital Band 1. 2. Ja, nee, so schnell geht das nicht. Pegida macht Dresden unsicher, was tut man? Jetzt ist man mit Kapital Band 1 fertig, jetzt will man was anderes machen, dann macht man einen Workshop zur Staatsableitungsdebatte aus den 70er Jahren. Es ist offensichtlich, glaube ich, dass man auf diese Art und Weise vielleicht eine Sekte gründen könnte, und solche Sekten gibt es ja auch. Aber mehr werden oder der Revolution näher kommen, wird man so unmittelbar auf diesem Wege nicht. Und ich sage es nur vorsichtshalber, ich habe überhaupt nichts, ganz im Gegenteil, was gegen Kapitalband 1 Seminare, überhaupt nicht. Nur ist das Problem, dass der Zusammenhang zwischen dieser Lektüre und dem, was den Leuten, die man da ansprechen will, als Linksradikale auf den Nägeln brennt, so vermittelt ist, dass es überhaupt nicht evident ist. Das heißt, diese Grundlagen in dieser Form zu bearbeiten, ist offensichtlich nicht das, was ausreicht, um, wie soll ich sagen, das Wissen, das einen überhaupt erst zum Linksradikalen macht, größeren Kreisen zugänglich zu machen. Die andere Seite ist aber auch nicht besser. Also das Gefühl, dass mir, wenn ich jetzt so auch in meiner Organisation, ich bin auch bei Ums Ganze organisiert, was mir begegnet, ist fast schon das Gegenteil. Also nicht sozusagen das Sektenhafte, lass uns doch nochmal die Wertformanalyse angucken, sondern umgekehrt, Kapitalanalyse haben wir alles völlig im Sack. Wir müssen uns damit eigentlich überhaupt nicht mehr beschäftigen. Dass Kapitalismus scheiße ist, wissen wir doch schon. Und das schreiben wir, du hast es eben in deiner Vorstellung schon erwähnt, das schreiben wir dann dementsprechend nochmal unter unsere Flugblätter drunter. Das ist natürlich mindestens genauso fatal. Mir passiert es immer wieder, dass ich mit anderen Linksradikalen diskutiere über beispielsweise über die Politik zu Griechenland, dass da auch irgendwie versucht wird, mit Kapitalismus zu argumentieren, dass sich dann aber im Fortgang vorausstellt, dass die Leute, was weiß ich, keine Ahnung haben, wie der Ausgleich zur Durchschnittsprofitrate funktioniert. Da haben die noch nie was von gehört. Die sind sich eben nur sicher, dass Kapitalismus scheiße ist. Und eine erste Anforderung, wenn ich jetzt hier bei diesem Wissen bin, an die radikale Linke wäre also, das Wissen, das es bereits gibt, tatsächlich aus der Tradition überhaupt ernst zu nehmen, aufzunehmen und immer wieder auf die Gegenstände beziehen, die denjenigen auf den Nägeln brennen, die man erreichen will. Und das ist eine verdammt hohe Anforderung. Beispiel vielleicht jetzt aus der jüngeren Geschichte linksradikaler Kampagnenpolitik. Finanzkrise, Griechenland und diese ganzen Geschichten. In fast allen Texten, die ich dazu jetzt aus meinem eigenen politischen Umfeld gelesen habe, wurde de facto einem üblen, unausgegorenen Keynesianismus das Wort geredet. Das hat auch noch, wie soll ich sagen, strategische, vielleicht auch nur taktische Gründe, insofern als dass, der eigenen Handlungsunfähigkeit zu begegnen, der Unmöglichkeit, dass man selbst irgendetwas bewegen kann, die Verfasser von den jeweiligen Texten versucht haben, möglichst nah an das ranzugehen, was immerhin noch im Umkreis des Durchsetzbaren sich bewegt. Und da war dann eben, Griechenland mit billigeren Krediten zu versorgen, noch das, was der eigenen politischen Überzeugung am nächsten stand. Obwohl es natürlich mit einer Kapitalismuskritik, die sich tatsächlich auf ein Marx-Verständnis berufen kann und auf eine Kritik von Herrschaft, dass so eine Position mit dieser Kritik überhaupt nichts, oder ja, nichts zu tun ist falsch, sondern dem einfach vollständig widerspricht. Wenn ich jetzt sage, man müsste also das, was den Leuten auf den Nägeln brennt, und das geht die Leute an, die wir agitieren wollen, ich will aber jetzt nicht so paternalistisch zwischen denen und uns unterscheiden, sondern das ist natürlich auch innerhalb der radikalen Linken etwas, was immer wieder oder immer weiter heißt, dass wir zeigen müssten, dass man nur als Linksradikaler die Sachen so erklären kann, konkret, auch nicht immer, in der Jungle World schon sehr viel seltener und in Flugblättern und Broschüren, da nehme ich meine eigene Organisation durchaus mit rein, eigentlich nie. Woraus man schließen kann, dass das Wissen, das war ja meine These, durchaus in der Welt ist, in der radikalen Linken zumindest nicht sehr lebendig ist. Wenn die radikale Linke größer werden will, und eine eurer Fragen, ich glaube, die zweite ging ja auch so in die Richtung, was für Schritte gäbe es denn in Richtung Kommunismus? Da gibt es ja zum mehr werden wollen offensichtlich keine Alternative. Gibt es drei problematische, ich sag mal, Übergänge. Zum Ersten, wann lesen Leute denn eigentlich unseren Kram oder wann hören die sich unsere Argumente eigentlich an? Es ist, glaube ich, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte linken Denkens oder linksradikalen Denkens beschäftigt hat, ist offensichtlich, dass dieses Problem, dass da jemand letztlich ein Märchen an die Stelle einer Erklärung setzt, dass dieses Problem natürlich nicht nur auf einem Wissensmangel beruht, sondern dass das zu tun hat mit der Art und Weise, wie sich Subjekte in der bürgerlichen Gesellschaft überhaupt konstituieren. Das heißt, dass schon die Frage, wie denn ein Argument überhaupt zu den Menschen kommt, nicht die Frage ist, wie man es schafft, jemandem ein Flugblatt in die Hand zu drücken, sondern dass nach dieser Phase das Problem eigentlich erst anfängt. Aber selbst bei diesem ersten Schritt hat man schon das Problem, dass selbst wenn alles, was ich vorher gesagt habe, gegeben sein sollte, das heißt, selbst wenn es gelingt, unsere Erklärungen so evident zu machen, dass sie tatsächlich überzeugen, und zwar nicht überzeugen aufgrund von Szenezugehörigkeit oder von Sozialisation oder warum auch immer, sondern sie tatsächlich argumentativ überzeugen. Selbst wenn das gelingt, hat man ja das Problem, dass diese Evidenz noch nicht der Grund dafür sein kann, dass Leute sich auf die Argumentation überhaupt einlassen. Ist ja offensichtlich, weil sie die Argumentation ja noch nicht kennen. Und was für Leute werfen einen nicht alles mit Texten zu allem Möglichen zu, die man in der Fußgängerzone getrost ignoriert. Deshalb glaube ich, dass die erste Erfordernis wäre, es braucht Organisationen und damit auch Urheber, die identifizierbar sind. Und zwar identifizierbar sind mit transparenten Positionen. Mit transparenten Positionen, die sowohl Wissen enthalten, als auch, wie soll ich sagen, und ich weiß, dass es angreifbar ist, ich sage es aber trotzdem, die auch einen moralischen Standpunkt markieren. Und erst wenn aufgrund dieser Identifizierbarkeit es so eine Art Vertrauensvorschuss gibt, werden Leute überhaupt bereit sein, zumindest Leute, die jetzt nicht über erweiterte Freundeskreise zu uns stoßen, was im Moment der Normalfall der linksradikalen Rekrutierung ist. Nur dann wird es möglich sein, dass Leute überhaupt bereit sind, unsere Argumente so weit anzunehmen, dass sie sie immerhin mal sprachlich nachvollziehen. Nun kann das noch nicht alles sein, denn gerade im Bereich der Ideologie, ich sage da ja nichts Neues, denken die Leute ja was Falsches, gerade weil es gesellschaftlich funktioniert. Und das ist ja nicht eine Frage von, denen hat das richtige Flugblatt gefehlt, sondern sie denken das Falsche, weil es ihnen hilft, sich als Subjekt im weiteren Sinne in der bürgerlichen Gesellschaft zu erhalten. Auch hier meine ich, dass man nicht darauf vertrauen kann, dass außerhalb einer stetigen kommunikativen Beziehung eine Argumentation, die quer zu dem liegt, was der Alltagsverstand einem sagt, dass außerhalb einer dauerhaften kommunikativen Beziehung sowas wie Überzeugung überhaupt stattfinden kann. Sondern Versuch der radikalen Linken müsste eben sein, solche dauerhaften Beziehungen überhaupt erst zu stiften. Deshalb finde ich die Organisationsfrage so wichtig. Ich finde es fatal, dass in der radikalen Linken Organisierung ganz häufig verstanden wird als ein technisches Mittel, um innerhalb eines gegebenen Rahmens erfolgreicher zu sein. Also schnellere Mobilisierung, größere Demos oder irgendwie sowas. Und diese technische Auffassung von Organisierung hat auch Konsequenzen für die Form, in der Organisierung dann abläuft, und die ist, glaube ich, fatal. Sondern Organisierung hat eine viel wichtigere Aufgabe, nämlich man muss sich mit anderen organisieren, damit man nicht dumm bleibt, oder das ist auch, wie gesagt, nichts, was nicht für schon Organisierte nicht mehr zutreffen würde, damit man nicht dumm bleibt oder damit man nicht wieder dumm wird. Das ist also ein Prozess, den man zwar nicht ohne das eben erwähnte Wissen verstehen kann, das aber in dem Wissen, also in dem reinen Argumentieren überhaupt nicht aufgeht. Das wäre jetzt die Frage, der erste problematische Übergang. Wann sind Leute überhaupt bereit, in Kontakt zu unseren Argumentationen zu treten, wenn es sie, das war der Teil 1, wenn es diese Argumentationen überhaupt gibt, oder ich müsste das irgendwie in Konjunktiv setzen, wenn es sie gäbe. Wenn es so ist, dass man sich organisieren muss, um sich nicht dumm machen zu lassen, was ist denn dafür die Voraussetzung, dass Leute zu uns kommen? Ich glaube, dass, ja, das ist mir ist klar, dass das ein schwammiger sprachlicher Ausdruck ist. Vielleicht können wir es in der Diskussion noch ein bisschen ausschärfen. Ich glaube, die Leute müssen das Gefühl haben, dass das Organisieren, auch die politische Arbeit, was immer sie da tun, etwas tatsächlich mit ihnen zu tun hat und dass es ihnen was bringt. Das klingt banal. Ja klar, warum sollte jemand was tun, wenn es ihm nichts bringt? Das ist aber so ohne weiteres gar nicht so. Ich habe ein anderes Beispiel, jetzt nicht aus dem Kindergarten, sondern aus dem kapitalistischen Betrieb, in dem ich arbeite. Da arbeite ich mit Leuten zusammen, die auch wahrscheinlich nicht gesellschaftlicher Durchschnitt sind, sondern die viel in Anti-Legida-Geschichten engagiert sind, die teilweise Betriebsräte sind, die zum Teil auch einen kirchlichen Background haben. Ich glaube, ihr könnt euch so ungefähr vorstellen, was für Leute das sind. Und ich habe mich immer wieder an verschiedenen Stellen gefragt, nee, ich habe mich noch nicht mal gefragt, sondern mir war eigentlich schon, bevor die Frage wirklich in meinem Kopf sich zusammensetzte, schon klar, wie ich sie beantworten würde, kann ich die eigentlich auffordern, mit gutem Gewissen, sich mit mir in meiner linksradikalen Gruppe zu organisieren? Nee, offensichtlich nicht. Es kommt überhaupt nicht in Frage. Und das bei Leuten, die, arbeite ich so richtig in so einem, in so einem White-Collar-Betrieb, also die studiert sind, die, wie gesagt, irgendwie was gegen Pegida haben, die im weiteren Sinne links sind. Ich weiß nicht, was die wählen. Vielleicht wählen die auch die Linkspartei oder irgendwie so. Also die, trotzdem würde ich sagen, nee, offensichtlich hätten die in meiner linksradikalen Gruppe nichts verloren. Was nicht heißt, dass die uns stören würden, sondern ich bin sicher, erstens würden die schon an den Orten, an denen wir uns treffen, nicht aufschlagen. Zweitens, wenn die zweimal da wären, würden sie nie wiederkommen. Und Ähnliches habe ich auch früher bei Tarifauseinandersetzungen erlebt, bei Betriebsschließungen, bei solchen Kämpfen. Nun rede ich da, wenn ich von meinen Erfahrungen aus der radikalen Linken rede, natürlich nur von einem Ausschnitt, das ist mir auch klar. Also ich bin eben sehr in diesem im weiteren Sinne postautonomen Bereich unterwegs. Ich weiß jetzt also zum Beispiel überhaupt nicht, wie es, um jetzt mal was sehr Exotisches zu sehen, wie es bei der MLPD aussieht oder so. Ich habe keine Ahnung. Also, aber ich glaube, dass ein Großteil dessen, was linksradikal wahrnehmbar ist in der Bundesrepublik, ungefähr so funktioniert, wie ich das skizziere. Wenn ich jetzt zu der Forderung zurückkomme, dass politische Praxis mit den Leuten was zu tun haben muss und wenn sie dazu führen muss, dass, oder wenn die Leute das Gefühl haben müssen, dass sie ihnen etwas bringt, dann wird, glaube ich, wenn man sich den Zustand der radikalen Linken anguckt, deutlich, dass weniger die Frage ist, warum es noch keine Revolution gab, wie es manchmal so scheint, wenn man sich eben entsprechende Texte durchliest, sondern eher, wieso es überhaupt Wahnsinnige gibt, die in irgendwelchen muffigen Zeckenzentren sitzen und stundenlang mäßig gute Pamphlete von Sozialwissenschaftlern diskutieren. Und ich glaube, wenn man das ändern will, müsste die radikale Linke, und auch da habe ich keine Antwort, das kann ich schon mal vorweg sagen, in zwei Problemfeldern Lösungen finden. Zum einen, ich glaube, dass die radikale Linke einen klügeren Bezug zu gesellschaftlichen Auseinandersetzungen braucht, aufbauen muss. Also mit gesellschaftlichen Auseinandersetzungen meine ich sowas wie soziale Kämpfe. Das heißt, das können Tarifauseinandersetzungen sein, das können Auseinandersetzungen um Grundsicherung sein. Das ist, dazu gehört natürlich auch die Frage, wie wird mit Flüchtlingen umgegangen, solche Geschichten. Das klingt erstmal banal, ist es aber insofern nicht, als dass diese Kämpfe notwendig die Tendenz haben, reformistisch zu werden. Und zwar gerade dann, wenn sie den Leuten das Gefühl vermitteln, dass sie etwas bringen. Denn ich würde wirklich sagen, den Kommunismus zu verfolgen, jetzt erstmal so abstrakt als Ziel, bringt Leuten dieser Gesellschaft erstmal nichts. Umgekehrt zu sagen, wir schaffen es, einen besseren Tarifabschluss zu erreichen. Wir schaffen es, Zwangsräumungen zu verhindern. Schließt das Problem ein, dass da Erfahrungen in zwei ganz unterschiedlichen Richtungen möglich sind. Zum einen die Erfahrung, Ermächtigungserfahrung. Das heißt, während man sich als bürgerliches Subjekt in der Regel ja ohnmächtig fühlt, erlebt man sich da plötzlich als jemand, der tatsächlich das eigene Leben zum Besseren verändern kann. Das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die sehr wichtig ist, wenn man aktiv, also im politischen Sinne aktiv bleiben will. So, zum anderen aber ist natürlich auch immer, droht natürlich auch immer der Schluss, dass der Kapitalismus ja so schlimm nicht sein kann, wenn es denn möglich ist, die Verbesserung zu erreichen, die man sich da gerade vorgenommen hat und die einem auf den Nägeln brennen. Das ist, ich hatte eben das Beispiel Keynesianismus genannt und gut ist da noch der besondere Witz, dass auch ein keynesianistischer Kapitalismus eben nicht so funktioniert, wie Keynesianer es sich vornehmen, und dann kommt sozusagen die Gegenerfahrung, aber die wird dann dazu meistens nicht in Bezug gesetzt. Das heißt, die radikale Linke müsste sowohl theoretisch als auch praktisch Wege finden, wie die Erfahrung des Verändernkönnens dauerhaft in Bezug zu setzen ist zu einer, naja, Perspektive, die auf Gesellschaftsveränderung, auf Transformation geht. Und das ist etwas, ja, ich will jetzt nicht so negativ klingen und sagen, da gibt's gar nichts. Also, aus Leipzig kenne ich das aus Leuten aus meiner Gruppe, die da aktiv sind, aus dem Streik-Soli-Bündnis zum Beispiel, Amazon-Streik, wo sowas versucht wird. Aber das ist, und das muss man auch deutlich sagen, ein sehr langer Prozess, weil gerade die gesellschaftsüberwindende Perspektive nicht irgendwie aus sich heraus aus diesen Kämpfen entspringt oder so. Und gleichzeitig ein Aufpropfen den Leuten, die da kämpfen, überhaupt nichts nützt. Das ist eine sehr langfristige Perspektive und das ist auch nicht, also jetzt eine strategische, und das ist auch nicht banal, weil das heißt, wenn das eine Voraussetzung sein sollte, und das glaube ich, dass man soziale Kämpfe und eine Revolutionsperspektive, wenn man die verbinden muss, dann heißt das auch, man muss sich sehr viel Zeit lassen und kann nicht daran gehen mit dem Anspruch, naja, wir wollen mal den Laden in ein paar Jahren hier umwuppen oder so, das beißt sich. Und damit ist das auch schon der letzte Punkt, ein zweites Problemfeld ist die innere Form des Organisierens. Ich habe eben schon mal gesagt, dass ich es als Problem sehe, dass Organisation in der radikalen Linken ganz häufig als technisches Vehikel aufgefasst wird. Eine Möglichkeit, damit die Leute von dem politisch Sein etwas haben, wäre natürlich, dass sie innerhalb ihrer Organisation Kooperationsformen kennenlernen, die eben entgegengesetzt sind den Erfahrungen, die sie sonst in der bürgerlichen Gesellschaft machen. Das heißt, dass sie die Erfahrung machen, ja, man kann herrschaftsfrei kooperieren, man kann zusammenarbeiten mit Leuten, ohne dass man unter einem Leistungszwang steht, ohne dass man als Person permanent in Frage gestellt wird und. Auch hier, ich glaube, das kann man nicht ohne die andere Sache, ohne die sozialen Kämpfe sehen, weil sonst natürlich droht, zu einer Nabelschau zu werden. Auch hier glaube ich, dass die radikale Linke da noch nicht sehr weit ist. In den Fragen, die ihr gestellt habt, das ist jetzt in der Zusammenfassung gar nicht mehr erwähnt, kam auch die Frage, sinngemäß, muss die Revolution eigentlich feministisch sein? Das ist ja auch ein altbekanntes Problem. Auch in meiner Gruppe sind weit überwiegend Männer organisiert. Und kann man sagen, gut, es ist nur ein Reflex von Gewohnheiten, die wir sozusagen aus der Gesellschaft importieren. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass gerade so Rollenzuschreibungen, die dem linksradikalen Kämpfer zukommen, dass die nicht geschlechtlich neutral sind und dass das, also die können natürlich prinzipiell auch von Frauen ausgefüllt werden, aber zumindest liegt das erstmal nicht so nah. Ich glaube, dass es andere Arbeitsformen gibt, die dazu beitragen, dass Frauen eher ausgeschlossen werden oder, wie soll ich sagen, ihnen der Einstieg nochmal zusätzlich zu ihrer sonstigen gesellschaftlichen Situation erschwert wird. Das gilt natürlich auch für soziale Gruppen, die jetzt nicht Akademiker sind, am besten auch noch Akademiker, die Sozialwissenschaften und Philosophie studiert haben. Und ich glaube, dass hier eine Lösung nur zu finden ist, wenn man sich eine Vielfalt von Arbeits- und Organisierungsformen vorstellt. Vielfalt heißt, mir ist da vor ein paar Jahren wirklich mal ein Licht aufgegangen, ich erzähle selten von Lektüre-Erlebnissen, aber als ich Bourdieu, die feinen Unterschiede, gelesen habe. Ähm, der Kapitalbegriff in dem Buch ist einfach nur Müll, würde ich sagen, aber die Erkenntnis, wie sehr eine gesellschaftliche Prägung Auswirkungen darauf hat, in welchen Kontexten sich jemand wohlfühlt und was er überhaupt im engeren Sinne tun kann, das finde ich da, obwohl es da um das Frankreich der, weiß ich, 50er, 60er Jahre, glaube ich, geht, fand ich wirklich ja, augenöffnend. Und ich glaube, dass die radikale Linke hier sehr monomanisch unterwegs ist und dass das, naja, sich dauerhaft in der Sackgasse bewegt. Und wenn ich Vielfalt sage, meine ich nicht sowas wie Netzwerk unabhängig agierender Kleingruppen. Ich glaube, dass das aus verschiedenen Gründen auch fatal ist. Kann ich gleich in der Diskussion nochmal was zu sagen. Sondern ich glaube, dass man eine Organisation bräuchte, die Arbeitsteilung in diesem Sinne, das heißt im Sinne einer Vielfalt von Arbeits- und Reflexionsformen und Ausdrucksformen, ich glaube, dass man eine Organisation braucht, die groß genug ist, um sich so eine Vielfalt überhaupt leisten zu können. Ja. Vielen Dank. Wir gehen gleich rüber zu Thomas, oder? Jetzt muss ich mich aber mal wirklich beschweren. Moment noch. Wir machen noch eine halbe Stunde und dann würden wir in die Diskussion gehen, ne? Und doch, ja, dann beschwer dich. Nein, nicht böse. So. Aber, wisst ihr, als ich diesen Fragenkatalog gekriegt habe, ne, da habe ich gedacht, wie soll ich das lösen? Weltlage, Lage in Deutschland, Notwendigkeit und Physiognomie der Organisation und Ausgestaltung unserer Utopie der klassenlosen Gesellschaft. Du hast 30 Minuten. Erstens, das hat ja auch Frau Wagenknecht gestern gesagt, wer das Gastrecht missbraucht, geht seiner verlustig. Habe ich dann, naja, muss ich beantworten, das sind die Gastgeber, ich will des Gastrechtes nicht verlustig werden. Na, gut, 27 Fragen in 30 Minuten. Zweitens ist doch aber klar, also hättet ihr mir doch zu einem dieser Aspekte eingeladen und ich könnte mich austoben, wäre mir viel wohler, denn es gibt so etwas wirklich. Es gibt so etwas wie den Zwang, und ich sage ganz ehrlich, jetzt damit meine ich ganz viele linksradikale Gruppen, mit dem Zwang zur phraseologischen Verkürzung zum Zwecke des internen Einverständnisses. Und dem setzt man sich aus, wenn man überhaupt sagt, das kann ich. Trotzdem habe ich es versucht. Und nun hat Mats gesprochen und ich denke, warum hast du das? Hättest du auch einfach sagen können, ich beantworte nur das, was mich interessiert. Ich Arsch, ich arbeite eine Woche an dem heutigen Abend, mein Text geht nicht, oder eine Stunde und so weiter und so weiter. Ich dachte, ich zeige euch dies hier, das müsst ihr kaufen, Jutta Dittbur, Thomas Ewald, eingeschränkte Fragestellung, deutsche Physiognomie, zwischen Griechenland fertig machen, Willkommenskultur und ihrer Beendigung. Kostet 8 Euro, kauft das, denn habe ich ein Thema, kann ich mich ausarbeiten, kann ich meine analytische Potenz vorzeigen. So, ich habe es also gemacht, jetzt weiß ich nicht. Soll ich sozusagen die Sachen, die du souverän ignoriert hast, auch weglassen oder nicht? Ich habe also Folgendes gemacht. Ich weiß, man kann den, ich hau das jetzt weg, aber ich sage vieles, was ich gemacht habe. Ich habe diese typische Doppelung. Man kann den Kapitalismus eher objektivistisch schildern. Meine Trennung müssen wegen der Kürze manchmal etwas mechanisch sein. Dann würde man sagen, was sind heute seine Akkumulationsschwierigkeiten, wo haben bestimmte technologische Entwicklungen zu dem, das Problem des tendenziellen Falls der Profitrate verschärft, warum wandert deswegen so viel in die Sphäre der Spekulation ab und warum muss das Krisenverschärfen zurückkommen? Ein Gedanke, objektivistisch. Der zweite Gedanke, man könnte sagen, gut, ich betrachte mit euch die Tatsache, dass der Kapitalismus offensichtlich eine Totalität ist, die unfähig ist, jenseits seines guten Willens auch nur alle Menschen satt und behaust zu machen. jenseits aller radikalen Sehnsüchte und Bedürfnisse wie Kunst und Sexualität und Erlebnis von Kreativität und Gemeinsamkeit, er kann es nicht. Und ich versuche zu erklären, was hat das strukturell mit dem Kapitalismus und mit der Weltmarktkonkurrenz zu tun und was sind die entscheidenden Metaphern, warum in der Weltmarktkonkurrenz immer zu Sieger und Verlierer ermittelt werden? Was müssen kapitalistische Staaten, da wir in der Weltmarktkonkurrenz und nicht in der Globalisierung, eines der blödesten und verdummsten Worte überhaupt, leben, ins Werk setzen, um die ihnen subalternen so verarmen zu lassen, zu drangsalieren und so weiter, dass bei gleicher Produktivität, und nur dann zählt das selbstverständlich, bei gleicher Produktivität ein Weltmarktkonkurrent dem anderen überlegen ist und den anderen also verarmen lässt. Das kann ich nicht gut, aber das kann ich. Das ist objektivistisch. Beobachtet einen Aspekt des Kapitalverhältnisses. Das ist normativ. Klagt an, also was soll mehr Gegnerschaft zu einer gesellschaftlichen Welttotalitarität bewirken als die Aussage, ich kann mir nicht vorstellen, dass weiterhin so viele Millionen Menschen verhungern und selbstverständlich gesundheitlich nicht versorgt sind, vor der Zeit sterben, als Kinder sterben und so weiter. Normativ. Die dritte Möglichkeit ist, ich versuche mich dieser ersten Frage eher von den gesellschaftlichen Kräften, also eher von den Subjekten, die heute mit Leidenschaft, Engagement, das sind für mich keine positiv besetzten Worte, gegeneinander stehen. Dann steige ich da mal etwas mehr ein. Wenn ich den Zustand der Welt von der subjektiven Seite her formelhaft verkürzt auf den Punkt bringen sollte, würde ich sagen, die Welt befindet sich in einem, gemessen an der Zeit vor 1990, enorm instabilen Zustand, ohne wirkmächtige revolutionäre oder auch nur progressive Impulse. Wirkmächtige, habt ihr nicht überhört. Im Regelfall kämpft in der Welt, in der ich lebe, das Falsche gegen das Falsche. Das kann man jetzt bebildern. Spannung, vielleicht Krieg zwischen Saudi-Arabien und Iran. Da fällt euch nicht viel mehr ein als revolutionärer Defitismus. Arabischer Frühling und sein Ausgang. Ägypten, Militärdiktatur als die eine große gesellschaftliche Kraft versus Muslimbrüder als die andere. Was ist darüber gelogen worden von Linken, ne? Oder Syrien. Assad gegen Clans und Islamisten. Das Falsche gegen das Falsche. Ukraine. Kein Mensch von uns hätte das Regime, das es bis vor 2 Jahren gab, verteidigen wollen. Eine spezielle kapitalistische Formation mit einer sehr großen oligarchischen Macht. Und das bedeutet ja immer, ohne ideellen Gesamtkapitalisten, sondern privaten Ambitionen unterworfenes Regime. Ein wirklich besonderes wird abgelöst von einem pro-westlichen im Bündnis mit Faschisten. Und im Osten krabbeln noch Russenfreunde rum. Nichts zu holen. Das Falsche kämpft gegen das Falsche. Oder um euch ein bisschen zu erschrecken, Venezuela. So ein rechtsperonistisch-populistisches, die Menschen verwaltendes System im Bündnis mit dem Iran, das die Menschen ein bisschen besser materiell versorgt, scheint gerade abgewählt und den Bach runterzugehen von Kräften, die den Menschen die wenigen sozialen Gratifikationen, die ihnen zugekommen sind, hauptsächlich aus der Ölrente, wie wir wissen, wieder wegnehmen will. Das Falsche gegen das Falsche. Oder im pazifischen Raum dieser unglaubliche, von uns kaum zu bewältigende Zusammenprall der chinesischen Expansion mit dem sich gerade entwickelnden, hauptsächlich von Japan und den Vereinigten Staaten von Amerika getragenen, in sich widersprüchlichen Bündnis, das dagegen hält. Im Hintergrund eine völlige Umorientierung der US-amerikanischen Militärpotenziale und Außenpolitik. So wichtig ist das. Und wir wissen überhaupt nicht, ob das jenseits unserer Beobachtungsfähigkeiten der mögliche Auslöser eines großen, vielleicht sogar atomaren Krieges ist. Das Falsche gegen das Falsche. Europa. Jahrelang haben wir geschrieben, gut begründet geschrieben. Dieses EU-Europa ist der Versuch, ein Machtblock, ein Kampf um Weltgeld, um Territorium, um Zahl der subsumierten Ware, Arbeitskraft und so weiter, gegen die USA und bei etwas späterer Erkenntnis auch gegen China oder den asiatischen Block in Stellung zu bringen. Und spätestens seit 1990 unweigerlich festgestellt, wegen der Öffnung des Ostens, also eines zusätzlichen Privilegs für Deutschland, dieser Hegemon muss Deutschland werden, bekämpfenswert. Nichts Gutes daran. Und jetzt schreiben kluge Autoren, und ich schließe mich ihnen an, was soll ich anders machen, wie Rainer Tramp hat, aber auch welche, denen ich weniger nahe stehe, wie Thomas Connage oder sowas. Dieses Europa zerfällt vielleicht. Connage eher bestimmt, Rainer das eher erwägend. Und an dem Zerfallsprozess ist nichts Progressives. Das ist eine Regression in völkischen Nationalismus. Wir können es beobachten. In Polen und Ungarn. Und es entzieht sich eher etwas unserer Beobachtung in der Slowakei, in Bulgarien, in Rumänien, was da ist. Wir müssen davon sprechen, dass es nicht mehr versponnene Kassandra-Ruferei ist, dass in Frankreich Marine Le Pen die Präsidentschaftswahlen gewinnt. Ich sage nicht, dass sie die gewinnt, versteht ihr? Aber diese Möglichkeit besteht. Mit einem Programm des Austritts aus dem Euro, ne, mit einem Programm des Wiederherstellung des Fonds, mit einem Konzept der Verbrüderung mit Russland gegen Deutschland und so weiter, was man ja alles analytisch erfassen kann. Der Zerfall Europas und die Macht Europas, also die von Deutschland hegemonialisierte Macht, ist ein Kampf des Falschen gegen das Falsche. Es ist genug. Es ist genug der Beispiele, und ich bin kein Weltüberblicker, das will ich damit nicht sagen, sondern ich will damit sagen, das ist ungefähr die Lage, in der ich lebe, und das bedeutet zunächst einmal, also selbstverständlich habe ich Griechenland nicht erwähnt, weil du das Nötige dazu gesagt hast. Wenn das nicht das Falsche gegen das Falsche ist, diese sogenannte Linke, die ich immer Querfrontregierung genannt habe, und wo ich sowas von schlecht ausgesehen habe bei Podiumsdiskussionen zum Thema, du bist aber ein bisschen alt geworden und immer pessimistisch, ne? Oh Mann, das ist wahrscheinlich psychologisch zu erklären, ne? Wenn man gesagt hat, diese Sozialdemokraten da, die sich Linke nennen, ne? Die werden das Sparprogramm härter durchziehen, als es je näher Demokratia hätte machen können. Das ist die Parallelität zur Hartz-II-Gesetzgebung durch die Sozialdemokraten und die Grünen. Das ist die Parallele zur Deutschland-Kriegsführung machen durch Grün und SPD und eben nicht durch Kohl. Das heißt, ich stelle erstmal mit einiger Bitternis fest, wenn man versucht zu erklären, hier kämpft das Falsche gegen das Falsche, was ja ganz bestimmt nicht Äquidistanz bedeutet, nicht Gleichgültigkeit, nicht Zynismus gegenüber den Menschen, die auf graduelle Verbesserung hoffen, sondern als etwas, was jetzt die Welt strukturiert, dann ist man sehr oft in der Lage, dass, wenn das euphorieauslösende Ereignis vorbei ist, die Lust, es zu diskutieren, auch erloschen ist. Versteht ihr, ich hab mich da wirklich scheiße gefühlt, also nicht scheiße, ich kriege das ja immer hin und in Hamburg bin ich auch ganz beliebt und das meine ich nicht, aber ich habe gemerkt, der Saal will dich hören, was du sagst hier so und hat dann trotzdem geklatscht, ihr könnt ja die Länge sind komisch, aber ich habe dann einen kleinen Brief gehört, jetzt lass uns doch eine Griechenland-Ausbildungsveranstaltung machen, wenigstens eine, nüchtern distanziert. Unmöglich. Themenhopping. Nicht auswerten, nicht auswerten. Das kann gute Laune behindern. Das kann die durch und durch bürgerliche Attitüde des Zuversichtlichsein irgendwie beschädigen. Ich habe, weil ich das schon immer kenne und nicht, weil ich jetzt irgendwas euch gut und die interventionistische Linke in die Tonne treten will, den AK von nach Heiligendamm mitgebracht. Volle Überschrift. Sie sind 1% und wir 99. Im Text kommt vor, seit diesen Tagen wird Deutschland nicht mehr das sein, was es bisher war. Die Demoleitung dankt den tapferen Demo-Teilnehmern. Interventionistische Linke. Da guckt der zukünftige Parteifunktionär, der den Wählern und den Ehrenamtlichen dankt, aber schon sowas hier um die Ecke. Egal, ich will mich nicht echauffieren. Zweitens, wie ich Deutschland betrachten soll. Nach allen Kriterien linker Denker, also nach allen Kriterien der linken Denker, in deren Schuhen ich mich sehen oder deren Schule ich angehöre, von Herbert Marcuse bis Johannes Agnoli oder so, nach all diesen Kriterien lebe ich in einer oppositionslosen Gesellschaft. Das bedeutet, es gibt keine gesellschaftliche Kraft von Relevanz, die Grundstrukturen dieser Gesellschaft in Frage stellen oder gar angreifen kann. Marcuse hat dafür den Begriff Hölle der Gesellschaft im Überfluss gefunden. Und diesen Terminus zu benutzen, heißt nicht zu leugnen, dass es Armut in der Gesellschaft gibt oder große Drangsal. Sondern heißt nur zu begreifen, dass der Zusammenhalt der Gesellschaft oder das wesentliche Merkmal, die Zustimmung der Konsens ist, der basiert auf einer repressiven, aber einen enormen Warnausstoß erzeugenden, ihre repressive Produktivität frönenden, die einen konsumtiven Standard ermöglicht, den Lohnabhängige vergangener Zeiten sich so weniger vorstellen konnten wie ihre Theoretiker. Das heißt das. Ein Maximum an Unfreiheit gepaart mit einem Maximum an konsumtiven Möglichkeiten. Diese Gesellschaftsordnung erzeugt einen Massentypus, der unfrei und zugleich zufrieden ist. Was ihn kennzeichnet, mit seiner Eindimensionalität und sein im Regelfall postuliertes glückliches Bewusstsein, das wir nicht glauben, das aber postuliert und ausgesprochen wird, das heißt auch seine Untangierbarkeit von Elend und Not anderer. Das bedeutet zum Beispiel, ich würde sagen, wo diese Gesellschaft gegenwärtig überhaupt angegriffen oder in Frage gestellt wird oder als Massenphänomen kritisiert wird, sind Angriffe von rechts. Jeder Politiker heute, der sich irgendwas ausdenkt zum Thema Verschärfen von Asylrecht oder Grenzen zu oder jetzt endlich müssen wir auch abschieben können Menschen, die dreimal beim Schwarzfahren erwischt wurden. Oder jetzt endlich müssen wir auch die Residenzpflicht in der allergrößten Härte durchsetzen. Oder jetzt endlich muss auch Afghanistan und seit neuestem Jahr Algerien als sicheres Herkunftsland deklariert werden. Gewinnt in den Beliebtheitsskalen. Ich muss das an mich ranlassen. Es ist erstmals nach 8 Jahren ein Politiker an Merkel vorbeigezogen. Das war auf dem Höhepunkt der Griechenland-Krise Wolfgang Schäuble. Und der war nun wirklich die Verkörperung der Gnadenlosigkeit. Also selbst wenn man das nur als Rollenaufteilung sieht. Und zum zweiten Mal, dass einer vorbeischießt, ist Seehofer. Und das ist ja hier kein Vortrag jetzt über dessen Rhetorik oder Demagogie oder so etwas. Sondern ich glaube einfach, das kann für sich sprechen. Wenn ich, also der Angriff kommt von rechts, wenn ich nur Die neueste Shell-Jugendstudie mit einer, sagen wir, aus dem Jahre 1985 vergleiche. Dann ist das ganze Ausmaß des Verschwinden, selbst jugendlicher Hoffnung, die Sehnsucht, nicht so trostlos leben, arbeiten, konsumieren müssen wie die Eltern. Nicht vor der Zeit lebendige Leiche werden. Erloschen. Es wird nichts mehr geträumt. Außer, ihr könnt die ganz und gar lesen, außer dem Vorankommen in dieser Welt. Es ein bisschen schaffen mit ein paar Karrierestufen und sonst so ähnlich leben wie die Eltern. Und dann auch noch einen Partner fürs Leben haben. Das ist abteilungsspezielle Hölle. Aber die wollte ich jetzt nicht untersuchen. Das, ja. Wenn ich überhaupt sagen sollte, gibt es eine sich links anfühlende Polarität in dieser Gesellschaft, würde ich sagen, ja, das ist der Traum, es möge noch mal so sein wie in der Zeit von Helmut Schmidt. Ja, das ist der keynesianische Traum. Ich weiß, die Linksparteipolitiker sagen nicht immer Helmut Schmidt, manchmal sagen sie auch Ludwig Erhard. Aber der in der Welt befindliche Traum ist der Traum nach regulierten Arbeitsverhältnissen. Nach besserem Kündigungsschutz, nach keiner Leiharbeit. Ich sage doch, ich spreche nicht von Äquidistanz. Ich will das nur an mich ranlassen. Der Traum nach dem Modell Deutschland. Also, man kann es auch so sagen, wenn ich ab und zu mal subjektivieren darf. Der Traum nach den Zeiten, weswegen ich gedacht habe als junger Mensch, meine Eltern sind tot, ist die höchste Form wirkmächtiger und überhaupt gedankenerreichender gesellschaftlicher Polarität. Mit allem, was dazu gehört. Ne? Fairer Chef, keine Niete im Nadelstreifen und sowas. Ne? Also all diese höllischen Muster. Das heißt, ich will zunächst mal zwei Sachen feststellen. Ausgangspunkt. Und ich habe euch gesagt, wenn ich so viele Sachen beantworten muss, da kommt einiges zur Parole. Ich finde das nicht so gut, wie ich mich hier durchhangel. Wenn in der Welt hauptsächlich das Falsche gegen das Falsche kämpft und ich in einer repressiv-produktiven Gesellschaft den hervorstechendes Merkmal der Konsens oder das sogenannte glückliche Bewusstsein, auch wenn ihr den Terminus von Herbert Marcuse nicht teilt, ist nicht so wichtig, die Zustimmung ist, dann will ich erstmal eins sagen. Ich bin verbündet mit denen, die in so vielen Ecken der Welt und in Deutschland zwischen diese Mühlsteine des Falschen und des Falschen geraten sind und keine Rolle spielen können. Die gibt es. Die gibt es. Natürlich gibt es, um mit meinem ersten Beispiel anzuhören, in Ägypten nicht nur Muslimbrüder und Militärdiktatur, sondern verzweifelte Menschen, vielleicht eine kleine Gruppe bildend, vielleicht unbeholfen hedonistisch oder jedenfalls sich diesen Mörderideologien nicht unterwerfend, vielleicht untereinander sich festhaltend austauschen, dass es das ganz andere geben müsste. Das gilt für jedes dieser Länder, die ich genannt habe. Ob ich von Kiew jetzt oder ist egal, von China und den verzweifelten Kampf derer, die versuchen, eine Gewerkschaft für die iSlaves, für diese unfassbaren Arbeitsbedingungen unter den Bedingungen der Anstrengung nachholender Akkumulation zu bilden. Das heißt, das Erste, was ich überhaupt denken kann, ist, weil ich selber so in der Scheiße stecke, mit dem kleinen Milieu, in dem ich lebe, stelle ich an niemanden in der Welt die Frage als erstes, bist du auch erfolgreich, bist du auch wirkmächtig, sondern die ideelle und die praktische Solidarität. Und dass in uns hoffentlich sowas ist wie Sehnsucht nach praktischer Solidarität Und das stelle ich mal als gesetzt. Und wenn alles scheitert, von der ganzen Ideologiekritik bis Organisationsbildung und sonst was, soll jeder stolz auf sich sein, wenn er irgendwann, wenn er die Augen schließt, von sich sagen kann, vielleicht habe ich ein paar Mal mitgewirkt, dass Leute überlebt haben. Das finde ich, das wäre ganz schön viel Lohn der Anstrengung. So. Wenn ich jetzt angeben wollte, dann könnte ich so aus meiner Jugend Sachen erzählen, so, von Passfälschereien für Opfer der Militärdiktatur und sowas. Ich war da keine große Nummer. Aber ich hatte damit zu tun. Versteht ihr das? Das halte ich für selbstverständlich. Das kann in so einem Vortrag hier gar nicht vorkommen. Das ist die Sehnsucht nach praktischer Solidarität. Und das andere ist da Entkleidung von Erfolg. Ich nehme ein Beispiel nur. Deswegen hatte ich vor der Tür danach gefragt. In der Phase 2 gibt es so einen kleinen Aufsatz, 3-4 Seiten lang, von mutmaßlich sehr werkohnmächtigen, verzweifelten Griechen, die einfach versuchen, jenseits der Polarität der Spaltung der Syriza kritisch über die Gesellschaft, in der sie leben, nachzudenken. Ich kenne keinen einzigen von denen, aber imaginär sind das meine Freunde. Denn Einsamkeit ist höllisch, wie es meine. Nur, hier ist ja Einsamkeit wirklich nur Einsamkeit und nicht so viel Repression. Ne? Zur Organisation. Ja. Ich war nur so viele Jahre in meinem Leben organisiert, ich finde es nach wie vor erstrebenswert. Man findet nicht immer Weg dahin und manchmal ist es auch gut, ab einem bestimmten Alter den Weg nicht mehr zu suchen. Ab einer bestimmten Verschrobenheit und Kauzigkeit. Was sind die Vorteile? Ich möchte deswegen die Frage etwas abschwächen. Ein bisschen mir erlauben, das Wort Organisiertheit auch durch Kollektivität zu ersetzen. Ich weiß, dass es nicht dasselbe ist. Mats, ich weiß es. Ich wollte nur sagen, ja. Bevor ich dazu was sage, möchte ich euch ich hoffe, es gefällt euch sehr, ein kleines Zitat vorlesen. Das ist mein Ausgangspunkt vielleicht. Das ist von einem sehr individualistischen, großen Intellektuellen. Der schreibt über einen anderen sehr individualistischen, großen Intellektuellen, der sich für einige Zeit so ein bisschen historisch an die KPD angedockt hat. Folgendes. Der Unmöglichkeit seiner Eingliederung war er sich bewusst und hat doch das Verlangen danach nicht verleugnet. Solcher Widerspruch deutet aber keineswegs bloß auf die Schwäche des Vereinzelten zurück, sondern ein Wahres meldet sich darin an, die Einsicht in die Unzulänglichkeit privater Reflexion. Solange sie abgetrennt ist von der objektiven Tendenz und von der verändernden Praxis. Das ist ein Rätsel, ne? Ihr wisst nicht, was das ist. Es ist ganz versteckt, ein Sonderband. Also, so beschreibt Theodor W. Adorno Walter Benjamins zeitweilige Nähe kritisch zur KPD und Walter Benjamin, sagen wir mal so, Freundschaft. Das ist das. Okay. Mit Brecht. Nun bin ich wirklich nicht Benjamin. Ganz und gar nicht, kann ich so gut denken. Das um ganze Bündnis ist übrigens auch nicht die KPD. Nicht? Und einen Literaten von der Meisterschaft Brechts habt ihr weder in euren Reihen noch an eurem Rand, aber egal. Ich will damit sagen, diese Sehnsucht ist gut, ist begründet und ist Anlass zur Selbstreflexion von individualistischen Einzeldenkern. Ich glaube also, Organisiertheit müsste einige Ausgangspunkte haben. Erstens das Eingeständnis. Wir wissen keinen Weg vom bestehenden Falschen zum möglichen Besseren. Das ist die Quintessenz von Herbert Marcuses eindimensionalen Menschen. Kritische Theorie der Gesellschaft oder die Gesellschaftskritik, die Kapitalismuskritik, die Systemkritik ist, schreibt er, ist nicht widerlegt. Ist nicht widerlegt. Da sie aber keine Potenziale in der Gesellschaft auffinden und aufweisen kann, ohne zu lügen, die nach deren Überwindung streben, kann sie nur negativ sein. Kann nur das Bestehende kritisieren und kann nichts Modellhaftes aufzeigen. Er schreibt ausdrücklich, es gab Zeiten, wo das nicht so war. Wo in der Gesellschaft diese Potenziale vorhanden waren. Zweitens, wir nehmen ernst und wirklich ernst, dass es wirklich eine kaum zu meisternde Anforderung ist, sich von der eigenen Ohnmacht und der Macht der anderen nicht dumm machen zu lassen. Diese ungeheure Gewalt, sich anzupassen, vernünftig zu sein und sowas, dagegen ist links auch, ist organisiert halt kein Garantieschein. Selbstverständlich nicht. Ganze Organisationen können ja auch kollektiv verblöden. Methodisch gesprochen. Praktisch noch mehr. Aber es erhöht die Möglichkeit, sich wechselseitig zu versichern, nein, nein, du bist nicht allein hier auf der, du bist nicht der Geisterfahrer, die Gesellschaft ist es. Am Ende eines langen Vortrags sagt Herbert Marcuse sinngemäß, selbst wenn wir um unser Scheitern wüssten, müssten wir kämpfen, schon um Menschen zu bleiben und glücklich zu sein, das können wir mit oder vielleicht sagt er auch in diesem System nicht. Das ist mir schon klar, das hat einen sehr existenzialistischen Sound. Ne? Man würde da eher an Sartre denken, das ist mir schon klar. Ich glaube, das ist total wahr. Ich glaube, Rebellion in der Erörterung der Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit des Scheiterns ist erstens die Luft, in der wir atmen, und zweitens, weil das Wort glücklich hier fällt, die einzige Möglichkeit, wie sowas ein bisschen zu erlangen. Wir sind ja ziemlich nackt im Wind. Wenn wir zwei Voraussetzungen und nicht nur die heutige gesellschaftliche Wirklichkeit zur anerkennen, wenn wir erstens anerkennen, nein, wir können das revolutionäre Subjekt nicht mehr bestimmen, nein, das geht nicht. Das geht nicht nach Auschwitz. Nein, wir können aus der sozialen Lage oder aus der soziologisch feststellbaren Lage von Menschen im Produktionsprozess nicht ableiten, dass sie eigentlich ein revolutionäres Interesse, das manipulativ entfernt wurde, haben müssten. Und zweitens, vielleicht noch viel größer, nein, wir können nicht mehr geschichtsoptimistisch in dem Sinne argumentieren, dass wir glauben, dass durch alle Windungen und Wendungen hindurch doch der Fortschritt sich durchsetzt und das Instrument dieses Fortschritts hinter dem Rücken der Menschen die objektive Entwicklung der Produktivkräfte ist, die mit den Produktionsverhältnissen ins Gehege kommen und einen antagonistischen Widerspruch bilden. Wir können der Aussage nicht mehr zustimmen, der Aussage von Karl Marx, die furchtbar vereinseitigt worden ist dann durch die revolutionären Teile der Arbeiterbewegung. Das ist der Bourgeoisie, es ist die Aufgabe der Bourgeoisie, ist die Produktivkräfte zu entwickeln und dass in diesem Prozess die Bourgeoisie ihre eigenen Totengräber produziert. Können wir nicht zustimmen. Das hängt damit zusammen, weil wir ein ganz anderes Wissen über zwei Sachen haben. Einmal über das ungeheure Ausmaß der Destruktivkräfte unter dem Kommando der Bourgeoisie. Ich versuche noch bis zu dem Punkt Sozialismus zu kommen. Das geht auch in 4 Minuten. Nein, ich will doch hier nicht Redezeit rausschinden, sondern nee, mach mal. Ich kann bis zu dem vorletzten Punkt sowieso nur kommen. Wir können das bei Besichtigung, was die Bourgeoisie denn so oder das Kapitalverhältnis in seinen Produktivkräften hervorgebracht hat, können wir so nicht mehr reden, wenn wir denken wollen. Es geht dabei nicht nur um das ungeheure, destruktive Potenzial des Militärgeräts oder des Overkills des Militärischen. Es geht dabei auch um die ungeheure Zerstörung der äußeren Natur des Menschen. Aus furchtbaren Gründen der Verkürzung nenne ich das jetzt mal ökologische Krise. Da gefriert mir fast die Zunge, wenn ich das so nenne. Und wir können es nicht, weil wir heute wissen, dass diese Destruktivkräfte nichts den Menschen Äußerliches geblieben sind, sondern ganz tief in ihn eingehen, dass die Hässlichkeiten des Menschen geprägt werden von der Art des kapitalistischen Produzierens. Das ist sehr viel. Und sich dagegen zu organisieren, unter den heutigen Bedingungen, kann ich mir nur vorstellen, als Organisation in Kleingruppen, in Disparaten, sich zusammenfindenden, manchmal auch wieder zerfallenden Kleingruppen, die Träger dieses Gedankens und der Provokation des Widerspruchs gegen diese Gedanken sind, immer in der Hoffnung, dass die mögliche Vergeblichkeit nur eine mögliche bleibt. Ich will dazu zum Schluss zwei Sachen sagen. Ich glaube, dass meine Position nichts, aber auch gar nichts Asketisches hat. Also das ist ja komisch, wenn ich euch jetzt sagen würde, ja, die Thesen sind vielleicht ein bisschen deprimierend, aber privat bin ich eigentlich ein ganz lustiger Typ oder so. So kann man das ja nicht außer Kraft setzen. Natürlich bleibt uns auch oft, wenn wir wirklich nicht weiter wissen, dass das Mittel der Satire und des Auslachens der Herrschaft. Aber dahinter verbirgt sich natürlich das Wissen um die Machtlosigkeit, sonst ist es kein Auslachen. Das bleibt uns. Und es gibt diesen viel zu großen Satz, aber ich sage ihn trotzdem mal von Heinrich Mann, als uns die Tränen ausgingen, haben wir gelacht. Ja, ich wollte eigentlich sagen, was ich meine ist, das ist kein asketischer Standpunkt. Mir fällt nichts Besseres ein von dem, was ein Angebot ist, als die Glückssuche in dieser kaputten Welt des linken Radikalismus. Mir fällt nichts Besseres ein. So ein paar Versprechen. Es ist ja lächerlich zu sagen, wir können jetzt mal die zukünftige Gesellschaft unter uns schon vorexerzieren oder es ist absolut verblödend, zu diesem Zweck auch noch aufs Land zu ziehen und sich mit Hühnern zu umgeben. Das ist mir alles klar. Aber so ein paar Sachen, die man einfach negatorisch nicht akzeptiert und die was zu tun haben müssen mit der zukünftigen Gesellschaft, von der man träumt. In dem Sinne träumt, wie man träumt, wenn man gute Literatur liest. In dem Sinne, wie man sich in eine Parallelwelt begibt, wenn man gute Literatur liest. Das ist doch unsere Sozialismusdebatte. Komm, jetzt mal nicht der Alltag. Komm, Marx sagt auch was in der Konkret und andere sagen was. Das Parallelwelt, aber es ist großartig. Also wer überhaupt daran glaubt, dass Kunst einen Sinn hat, dass Forum einen Sinn hat, dass die Erkenntnis was Schönes gegen diesen ganzen Utilitarismus und die Hässlichkeit des Lebens, der Städte, der Konkurrenz. Muss dafür sein, das zu diskutieren, aber nicht unter der Prämisse. Und zwar gar nicht unter der Prämisse, wenn wir das gemacht haben und das alles ein bisschen so genauer erzählen können, wie es denn sein wird. Wenn unsere Ideen sich verwirklicht haben, dann werden wir auch attraktiver. Attraktiver werden wir doch gar nicht von. Eher ein bisschen verschrobener. Die Leute denken, das ist auch eine komische Sekte. Die diskutieren, wie etwas aussieht, das gar nicht kommt. Oh, selten so gelacht. Also das ist nicht das Ding, sondern in uns, und das meine ich mit Negation, ist der Gedanke von der Ablehnung, der Negation einiger Sachen. Und das hat übrigens unglaublich wenig mit Entwicklung der Produktivkräfte zu tun. Ich dachte, was für eine Scheißfrage. Was ist auf dem heutigen Stand der Produktivkräfte möglich? Ich kann doch dazu nur sagen, 1871 gab es den ersten wirkmächtigen Versuch der klassenlosen Gesellschaft. Das Ding nannte sich Pariser Kommune. Und das ist zusammengeschossen worden. Zusammengeschossen an Repression. Kaputt gemacht worden ist das. Es hätte an inneren Widersprüchen, an allem Möglichen scheitern können. Schon klar. Aber nicht am Stand der Produktivkräfte. Der Stand der Produktivkräfte ist historisch eine der ganz großen Ausreden. Dass wieder mal nichts geht, objektiv nichts geht. Objektiv nichts geht, macht mich krank. Selbst zur Zeit, als der Kapitalismus in den Kinderschuhen steckte, als die Warenproduktion kaum entfaltet war. Kommunismus möglich. Also natürlich ein Scheißkommunismus. Mit der Notwendigkeit von viel zu langen Arbeitstagen. Ein Scheißkommunismus im Sinne von viel zu viel objektiv notwendige Armut geht in ihm ein. Aber das Pack von Pfaffen und Fürsten und so, hätte man doch da auch schon erschlagen können. Natürlich wäre es kein schöner, sondern ein agrarischer Klassen. Also lass mal nicht immer gleich so mit den Produktivkräften jede Frage ertrinken. Was ich sagen will, in uns sind doch bestimmte Momente von Hass auf das Bestehende. Die können wir nicht jeden Tag aussprechen, das ist mir schon klar. Ich will zwei nennen. Und das soll das Letzte sein. Und nachher machen wir dann noch ein bisschen wie Sozialismus. Ne? In uns, das hoffe ich jedenfalls, ist ein Bild von der bürgerlichen Gesellschaft, das wir verrückt finden, in welchem Ausmaß geistige Arbeit der körperlichen Arbeit nicht nur im Ansehen, sondern auch in der Gratifikation bevorteilt wird. Ich brauche keine große theoretische Position. Es ist für mich einfach irrsinnig, was verdient ein durchschnittlicher Notar und was verdient eine durchschnittliche Krankenschwester oder Frau an der Kasse im Supermarkt. Das ist eine der Maßstäbe, die in dieser Gesellschaft als natürlich gelten. Das ist so. Wer länger gelernt hat und das dann auch noch schafft, verdient viel mehr. Trennung von geistiger und körperlicher Arbeit. Wenn wir das hinkriegen, ein bisschen zu begreifen, dass die Überwindung dieses Irrsinns ein ganz klein bisschen mit uns zu tun hat. Dann reden wir uns nicht wechselseitig ein, jetzt leben wir die Zukunft vor oder so etwas. Aber ich will euch einfach mal sagen, in der Pariser Kommune konnte der höchste Funktionär nicht mehr verdienen als der durchschnittliche Handwerker in Paris. Ein ganz später Nachklang davon war, in der Zeit, als es noch ein bisschen Spaß gemacht hat, in Hamburg in der GRL mitzuarbeiten und deren Parlamentarier zu sein und sowas, konnte der höchste Parlamentarier nicht mehr verdienen als die Sekretärin im Büro. Was für ein uns belohnendes. Wenigstens die Einkommensunterschiede nicht zwischen uns stehen habendes. Wenigstens den materiellen Aspekt des ich muss unbedingt vorankommen, negierendes. Darf ich das Wort sagen? Menschliches Verhältnis. Ich weiß, wer Menschheit sagt, will leben, er will lügen. Das ist mir schon klar. Ich wollte nur sagen, es fehlen manchmal die Worte. Es gab in Hamburg, weil es eine Linke gab, in den 70er Jahren mehrere Arztpraxen, die beschlossen hatten, der Arzt verdient so viel wie die Arzthelferin. Alle, die hier arbeiten, auch die Reinigungskraft, verdienen gleich viel. Und meine Behauptung ist nicht die Ärzte, die da gearbeitet haben, diese schönen Menschen haben darunter gelitten, sondern sie haben ein Privileg genossen. Es ist nicht asketisch, sondern es lässt etwas spüren von dem, was wir oft nicht hinkriegen. Bis heute finden das Veranstalter richtig oft komisch, wenn sie mitkriegen, wenn ich mit irgendeinem Theaterprojekt auf Tour bin, und es gibt manchmal Einzelausschüttung, so, ne? Auf so einer Tour verdient jeder dasselbe. Der Fahrer des Tourbus, der Tontechniker, die Hauptrolle, die Nebenrolle. Ich will das nicht groß aufpusten und da verwirklichen wir jetzt die Utopie. Ich will nur sagen, wenn sowas in der Welt ist, dann gibt es Gründen, in der Linken zu sein, aus Genuss und nicht aus Askese. Und das Gleiche gilt selbstverständlich, wenn wir darüber nachdenken, dass eine zukünftige Gesellschaft, ach bitte, hierarchiefrei sein möge. Bitte den Staat zurückdrängt, vielleicht ihn gleich abschafft. Ich weiß es nicht, ob es eine Übergangsphase braucht, da kommen wir bestimmt noch zu. Und dann sage ich, wenn das irgendeine linksradikale Gruppe ein bisschen hinkriegt, selbstkritisch reflektieren, nein, wir sind nicht unbeschädigt von der bürgerlichen Gesellschaft. Ja, auch in der Linke kommen immer mal wieder Vergewaltigungen vor. Ja, es gibt Leute, die schwätzen ohne Ende und denken, das ist ihr eigentlicher Lebenszweck. All das gibt es. Ich bin verkörper das gerade. Aber ein bisschen davon hinkriegen. Wenn wir das hinkriegen, ich muss meine Beispiele, weil ich da so viel gemacht habe, aus der Welt der Kunst ein bisschen nehmen. Wenn wir es hinkriegen, ich höre auf, das ist der letzte Gedanke. Wenn wir es hinkriegen, dass bei einer Theaterproduktion es keinen Regisseur gibt. Also ich spreche nicht von flachen Hierarchien, das ist bürgerliche Demagogie. Sondern wenn bei einer Produktion am Anfang gesagt wird, hier ist das, unsere Vorlage, das Textbuch. Wir sind jetzt bei dieser Produktion 5 Leute. Und jede 3-2 Abstimmung hat die Hoheit darüber, dass es so gemacht wird. Weil es geht nur um Kunst und nicht Weltrevolution. Ist das so ein Bruch mit dem Denken der bürgerlichen Gesellschaft, dass einer den Hut aufhaben muss und sowas? Dass es für mich überhaupt nicht asketisch ist, sondern dass es diese Momente gibt, jetzt bin ich bei den Richtigen. Und ich könnte euch gar nicht viele vorstellen, wie viele Schauspieler, die dressiert von Staatstheatern und Schauspielschulen sind, das als Bedrohung empfinden. Freiheit als Bedrohung. Das ist die Struktur der Gesellschaft, in der ich lebe. Und deswegen will ich zum Schluss sagen, der Sozialismus oder die klassenlose Gesellschaft, die wir denken können, nur negatorisch, nur in der Ablehnung des Bestehenden, kann eins ganz bestimmt nicht beinhalten. Gleiche oder überlegene Produktivität mit den kapitalistischen Verhältnissen, in denen wir leben. Denn diese Produktivität ist repressiv. Sie betrügt die Menschen um das ganze Leben. Das Arbeitstempo, die Art des Produzierens ist der Produzent der konsumtiven Sehnsüchte. Die Konkurrenz unter den Menschen, in denen sie objektiv stecken, ist der Produzent dieser unerträglichen Situation auf der Autobahn. Dieses Kampfes, dieses Konkurrenzhaften. Es gibt zwei Bilder. Das eine ist ein bisschen das Historische, das sich durchgesetzt hat bei Marx. Auch bei Lenin. Die Freiheit wird dadurch größer, dass die freie Zeit größer wird. Es gibt eine hohe Mauer zwischen dem Reich der Freiheit und im Reich der Notwendigkeit, die Arbeit kann nicht Lebensbedürfnis werden, sondern bleibt Plackerei, verkürzt gesagt. Nicht schlecht. Nicht schwer, unter den heutigen Bedingungen der Entwicklung der Produktivkräfte für alle Menschen einen 4-Stunden-Tag zu konzipieren. Das fällt mir stofflich leicht. Die andere Position, ich stelle sie ein bisschen mechanisch gegenüber, sagt, vielleicht nicht 4 Stunden, vielleicht ein bisschen länger. Vielleicht ist uns viel wichtiger, wie wir arbeiten müssen. Nicht tayloristisch an Fließband. Nicht wie die Kassiererin im Supermarkt. Dieses unfassbare Tempo. Das ist die Position historisch des Travail attraktiv. Die hat manche Übertreibung, übrigens auch bei Marx gefunden, insbesondere in seiner Formulierung, dass in einer späteren Phase die Arbeit erstes Lebensbedürfnis der Menschen sein wird, möchte ich mich nicht anschließen. Ich kenne so ein paar Bedürfnisse in mir, die sollen schon prioritär bleiben gegenüber auch der schönsten Arbeit. Aber die Suche nach einer Welt, wo, um ein letztes Mal Marcuse zu zitieren, Momente der Kunst, der Schönheit und des Menschlichen auch in die Sphäre der materiellen Produktion einzuhalten können. Und das kann ich nicht konkretisieren. Das müssen die Menschen ausfechten. Das werden mächtige, sollte es je dazu kommen und die Welt nicht untergehen, mächtige Kontroversen sein. Unharmonische, antagonistische Kontroversen. 4-Stunden-Tag oder menschenwürdig arbeiten? Jetzt aber zwei kommunistische Fraktionen prallen aufeinander mit einem Hass. Dagegen sind eure Spaltungen Bagatellen, wie das da losgehen wird. Aber was für eine emanzipatorische Fragestellung, sich vorzustellen, die Menschen sind nicht mehr alle zur Lohnarbeit erpresst, wie heute, sondern können so etwas überhaupt diskutieren. Dann scheint noch immer nicht die Sonne ohne Unterlass, aber ganz gut wäre es schon. Danke. Ja, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber du hast überzogen. Gut. Was meinst du, wenn ich das Manuskript vorgelesen hätte, dann wäre ich jetzt ungefähr bei der Hälfte. Gut. Machen wir eine Pause oder willst du nochmal anfangen vorher? Oder gehen wir gleich in die Fragen? Was ist euch am liebsten? Ich als Raucher brauche keine Pause. Ich hätte noch ein paar Anmerkungen, aber die kann ich auch irgendwann loswerden. Das ist, was wollt ihr lieber? Kurz, oder ist die Hälfte weg, wenn wir Pause machen? Da bin ich gegen Pause. Ja, die Gefahr besteht, glaube ich. Also ja, ich habe dir das alles schon so im Kopf. Na gut, dann lass uns keine machen. Dann machen wir noch ein bisschen weiter. Jetzt sind wir auch erst 1,5 Stunden zugange. Dann sage ich noch aber trotzdem schon mal mein Schlusswort, falls wir dann eine Pause gehen und so. Wir haben nämlich noch einen Termin, das habe ich am Anfang vergessen. Am 25. Januar ist die nächste Veranstaltung von uns im Jutzi, das ist in der Bürgerstraße. Da nehmen wir uns mehr Zeit. Das ist ein Vortrag explizit an Leute, die auch noch nicht so viel sich mit linksradikaler Theorie beschäftigt haben. Da wird es gehen um Konsumkritik und um Konsumkritik-Kritik. Also da um die Frage, viele Linke orientieren sich an der Frage, ich habe nicht viel, wo ich die Welt besser machen kann, wo ich sie verändern kann, dann kaufe ich wenigstens nicht bei den größten Schweinen, sondern kaufe Sachen, von denen ich die Hoffnung habe, dass sie die Welt zu einem besseren Ort machen. Und diese Vorstellung wollen wir eben diskutieren und dann eben auch kritisieren. Und ansonsten, wenn ihr noch mehr euch auseinandersetzen wollt mit den beiden Referenten, das ist ja relativ, wie hier auch schon angeklungen ist, eine knappe Zeit heute Abend und eine große Frage. Jedenfalls, das ist Thomas Ebermann aus Hamburg, der macht viel Theaterstücke, zum Beispiel den Firmenhymnenhandel und hat auch Bücher geschrieben und verkauft da hinten an dem Bücherstand eine DVD, wo er was mit Jutta Dittfurt zusammen über Deutschland erzählt. Und das ist Rüdiger Matz aus Leipzig, er ist organisiert bei der Gruppe The Future is Unwritten, die ist auch im kommunistischen Ums Ganze Bündnis, wo auch wir organisiert sind. Da kann man auf Facebook und sonst wie online vorbeischauen und ansonsten schreibt er regelmäßig oder hin und wieder in der Phase 2 und ab und zu in der Konkret. Und da kann man dann auch eben nochmal mehr nachlesen, wenn jetzt eben Interesse geweckt worden ist. Und weil das Wort Organisierung gefallen ist, wer Interesse hat an Organisierung, wir haben da hinten einen Flyer auch, wo wir uns als Gruppe vorstellen, kann man auch mal reinlesen. Gut, du hättest ein paar Erwiderungen. Ja, wenn keiner protestiert. Dann machst du Erwiderungen und dann machen wir Fragen aus dem Publikum. 5 Punkte habe ich, die sind aber relativ kurz. Der erste ist, dass ich das nochmal sagen würde, hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht, aber du klangst mir zu pessimistisch. nur in einer Hinsicht. Also natürlich halte ich diesen Geschichtsoptimismus, der ja in der Geschichte der radikalen Linken oder besonders natürlich in der Geschichte der Arbeiterbewegung so eine starke Rolle gespielt hat, für eine furchtbare, erklärbare, aber doch furchtbare Fehlentwicklung, das ist gar keine Frage. Und zumindest die Genossen von Radical M werden vielleicht wissen, was ich meine, wenn ich sage, dass auch in der heutigen radikalen Linken, das, was du auch vorhin angesprochen hast, dieses aus der Zeitschrift von 2008 muss es gewesen sein, ne? Ja, ich glaube auch. Dass es dieses sich von Sieg zu Sieg schleppen natürlich als furchtbare Weise des Politikmachens auch heute gibt. Das heißt, darum geht es mir gar nicht. Mir geht es darum, du hast die Shell-Jugendstudie angesprochen, es klang so ein bisschen so, als ich ironisiere natürlich ein wenig, als wäre die Jugend von heute der altmodisch gesagt Aufklärung noch mal viel weniger zugänglich, als das vielleicht vor wenigen Jahrzehnten der Fall war. Und ich glaube, den Schluss halte ich für verkürzt. Ich glaube, dass das, was zum Beispiel in der Shell-Jugendstudie zum Ausdruck kommt, ein Reflex tatsächlich auch von gesellschaftlicher Entwicklung ist. Und ich glaube schon, dass noch mal anders, als es beispielsweise in den 80er Jahren war, gut, da gab es andere Entwicklungen, Waldsterben, Atomrüstung, solche Geschichten. Aber ich glaube, diese Erfahrung, dass man geradezu naturgemäß davon ausgeht, dass die eigene Rente kleiner sein wird als die der Eltern, dass man nicht davon ausgeht, dass man den Job, den man mal als über eine Ausbildung erlernt hat, dass man den bis zur Rente, wenn man sie denn überhaupt im Arbeitsverhältnis erreicht, dass man den wird ausüben können und so. Es scheint mir überhaupt kein Wunder zu sein, dass dann, wenn sie in so einem komischen, sterilen Institut vermutlich gefragt werden, dass die Leute dann sagen, na, eigentlich ist mein Ziel, es soll doch irgendwie entweder vielleicht sogar nur so bleiben, wie es ist, oder wenn ich mal ganz utopisch werde, doch vielleicht so, wie es irgendwie für meine Eltern war. Ich würde daraus noch nicht den Schluss ziehen, dass in so einem, in einem tieferen Sinne den Leuten die Utopiefähigkeit abhanden gekommen ist, sondern ich würde erstmal darin nur sozusagen den Wunsch sehen, dass die näher kommenden Einschläge einen selbst nicht treffen mögen. Und das ist ja auch nichts Fernliegendes. Dann eine zweite Sache, und das ist tatsächlich eine Frage, die ich ja nicht nur an dich, sondern vielleicht auch ans Publikum habe. Du hast, ich fand die Stelle sehr schön, von der Glücklichkeit im Scheitern gesprochen. Und das meine ich überhaupt nicht kritisch. In der Möglichkeit. Ich finde die wirklich, finde das wirklich sehr schön. Ich glaube, das ist, ich hätte jetzt fast gesagt, produktiv zu machen, aber das klingt so, ich meine das nicht in so einem, ich meine das nicht so in so einem leistungsorientierten Sinn, sondern ich glaube, es ist wirklich etwas, dass man sich vergegenwärtigen muss und dass man vielleicht, auch wenn es denn mal klappt, das können bestimmt nur einige Momente sein, dass man versuchen kann, es für einen Moment festzuhalten und zu genießen. Und wenn das klappen würde, wäre das sehr viel, was die Radikale Linke erreichen würde. Aber ich glaube, das klappt nur, wenn das, was man tut, nicht an anderen Zielen gemessen wird. Zum Beispiel der direkten gesellschaftlichen Einflussnahme, des Erfolges, der Wahrnehmung in den bürgerlichen Medien und so weiter. Nun erlebe ich das, du hast auch gesagt, und dem Satz würde ich so einzeln gar nicht widersprechen. Es wäre schön, ich weiß nicht mehr genau, wie du es formuliert hast, wenn man sagen könnte, ich habe mitgewirkt daran, dass Leute überlebt haben. Ja, das war irgendwie und das ist zu pathetisch. Ich habe mich beim Reden geschämt. Das ist ja, so meine ich das gar nicht. Aber das ist ja eine Entscheidung, die man sozusagen oder die man vielleicht mal getroffen hat oder von der ich auch sagen würde, ich treffe die auf eine Art immer wieder. ich kenne Leute, die Flüchtlinge über die grüne Grenze gebracht haben und bringen. Ich gehöre nicht dazu und hier und da schäme ich mich dafür. Und ich habe niemanden vorm Ertrinken gerettet in der Ägäis. Und ich glaube, dass das etwas ist, ich glaube nicht, dass ich da irgendwie einen Königsweg gehe oder sowas, sondern ich glaube, dass das was ist, was man als Linker immer wieder durchdenken und, das werde ich wieder so schwammig, erfüllen muss. Aber ich glaube, dass diese beiden Seiten, also diese Möglichkeit des Glücklichseins im Scheitern und andererseits aber diesen Stachel, dass man ja unter Umständen doch im Hier und Jetzt was Wichtiges bewegen könnte, vielleicht nicht die Revolution, aber immerhin jemanden retten, dass auch das ganz oft in Gegensatz gerät. Und das ist ein Gegensatz, mit dem, naja, die Linke als Kollektiv, aber ich auch von mir sagen würde, individuell nicht immer glücklich klarkommt. Und da würde ich sozusagen von dir oder von euch so einfach eine, das war doch keine Frage, wie ich angekündigt habe, aber sozusagen, da würde ich gerne eine Einschätzung zu hören. Zur Rolle des Konzepts wollte ich noch ergänzen. Ich weiß, dass du von Kommunismuskonzept nicht so viel hältst. Ich glaube, dass, du hast ja ein paar Sachen genannt, die daran doch vernünftig sein können. Vom Ausmal hätte ich natürlich auch nicht viel und vom Programmatischen festhalten. Ich glaube, was wichtig ist, ist so ein innerer Bezugspunkt. Also erstens tatsächlich individuell, ich kann da auch erstmal nur von mir sprechen, das Wissen, dass das, was ich kritisiere, auch tatsächlich auf etwas Positives will, auf etwas Positives bezogen ist, ist für mich sehr wichtig. Ob das dann tatsächlich auch in irgendeiner Agitation eine große Rolle spielt oder so, weiß ich nicht. Und ich glaube, das ist vielleicht dann nicht nur individuell gesagt, dass es auch als Maßstab der Beurteilung von dem, was man politisch macht, wichtig ist. Und damit komme ich zum vorletzten Punkt. Du hast eben von den Einkommensunterschieden, Notar, Kassiererin gesprochen. Dieser Bezugspunkt der Befreiung, ich glaube, würde der etwas ernster genommen, da müsste man ja nicht nur sich Notare und Kassiererin angucken, oder du hast jetzt zum Beispiel eine Theaterinszenierung genannt. Ich kenne das zum Beispiel so, dass wenn auf linksradikalen Veranstaltungen Referenten referieren, dass da ganz häufig Honorar gezahlt wird. Das hängt dann oft an irgendwelchen Förderungen, die es gibt, so. Und es ist mir immer noch ein Rätsel, dass das nicht kritisch hinterfragt wird. Also da hat man dann, also oft findet sowas dann, was ich was, in Leipzig im Conner Island statt. Da gibt's dann Genossen, in der Regel Genossinnen, die hinterher den Tagungsraum sauber machen und das Klo putzen. Und wer kriegt das Honorar? Das ist der Mensch, der vorne auf dem Podium sitzt und sozusagen aus seiner geistigen Arbeit irgendwie ein Lebensmittel macht. Im Zweifel sagt, tut ihm sehr leid, er würde es auch gerne umsonst machen, er hat keinen anderen Job. Da denke ich, das ist doch schon sozusagen der erste Schritt, wo man fragen müsste, wieso wird eigentlich so eine Trennung von Kopf- und Handarbeit in der radikalen Linken überhaupt akzeptiert? Also abgesehen davon, dass natürlich das geistige Ergebnis auch Resultat eines zumindest in weiten Teilen kollektiven Prozesses ist, ist erst recht die Veranstaltung natürlich Resultat eines kollektiven Prozesses, wo sozusagen aber die minimal natürlich, wir machen da keine Lustreisen, aber zumindest diese minimalen Möglichkeiten der Reproduktion ganz eindeutig verteilt sind. Und ich glaube, das würde man da stärker an das, was man selbst organisieren tut, würde man da stärker den Maßstab der Befreiung, pathetisch gesprochen, anlegen, müsste man da eigentlich zu anderen Resultaten kommen. Und abschließend nochmal, reicht der Freiheit, reicht der Notwendigkeit? Ich glaube, da bin ich tatsächlich eher auf der Seite, die diese Trennung für sehr klug hält. Aber auch eher, hast du es eigentlich gesagt, das stand zumindest im Text, ich habe mich viel mit Realsozialismus beschäftigt und die waren natürlich sehr auf der Seite, dass Arbeit erst das Lebensbedürfnis werden muss. Und ich glaube, deshalb habe ich da einen starken Vorbehalt, weil wir hatten jetzt in der Gruppe auch vor kurzem noch eine Diskussion über den Begriff der revolutionären Disziplin oder so, weil da dem Zwang etwas zu tun, weil es doch objektiv im eigenen Interesse sei, befürchte ich, Tür und Tor geöffnet sind. Und da zu sagen, nein, es bleibt ein Moment der Notwendigkeit, dass man in der Form, natürlich, dass du völlig recht, menschlicher gestalten kann, aber man sagen muss, da hat man erstmal ein Problem. Ich habe schon so oft mit Linksradikalen diskutiert, die gesagt haben, wieso nach der Revolution, Kommunismus, das ist sozusagen die prästabilierte Harmonie. Da wird nur noch gemacht, was Tofte ist, dementsprechend, das ist dann die Konsequenz, gerade so Gegensteinbruch oder solche Leute, ja. Die Konsequenz ist dann, es gibt sozusagen, es führt nicht zum Absterben des Staates, sondern zum Absterben von Politik, weil es gar nichts mehr zu entscheiden gibt. Es machen ja eh nur noch alle, was supi ist. Und wenn man dann sagt, nee, es wird Bereiche geben, die unter das fallen, was Marx Recht der Notwendigkeit genannt hat, dann gibt's auch noch was zu verhandeln, weil es da Sachen gibt, die müssen irgendwie gemacht werden, die will keiner machen. Deshalb würde ich mich in der Frage eher auf die andere Seite stellen. Aber natürlich eingedenk der Tatsache, dass das nicht rein über eine Reduktion der Quantität menschlich zu gestalten ist. Ich noch einmal oder fragen? Ich hätte... Wie lange wird das denn gehen? Kurz. Kurz auf zwei. Wirklich kurz. Nein. Wenn wir einen gemeinsamen Ausgangspunkt haben, dass wir uns die klassenlose Gesellschaft nur als den produktiven Zentren des Kapitalismus unterlegene nur denken können. Ob diese Unterlegenheit hauptsächlich entspringt der enormen Reduzierung der Arbeitszeit oder der Sehnsucht von Arbeitstempo bis an andere Maschinen und andere Maschinenkonstellationen zu arbeiten. Auch Mitwirkungen, Entscheidungen kennen wir auch dazu. Natürlich, ist klar. Und diese furchtbare Aufgabe der Reparaturarbeit. Was einfach zerstört ist an agrarisch bebaubarer Fläche auf dieser Erde, kann ich nicht einfach mal so ausblenden, damit das alles harmonisch schön aussieht. Dann machen wir einen gemeinsamen großen Schnitt mit all dem, was bis jetzt mehrheitlich als Sozialismus oder Realsozialismus gedacht wurde, denn dessen Versprechen war die produktive Überlegenheit. Also ob das jetzt mit allen Ableitungen aus Gruschows Formel überholen ohne einzuholen, oder aus Lenin, dass Sozialismus ist Elektrifizierung plus Sowjetmacht. Sind die Denker, die dagegen angedacht haben, ins völlige Abseits gekommen? Es war kein Platz für Paul Lafargue's Recht auf Faulheit, und es war auch kein Platz für die klugen Aspekte des utopischen Sozialismus. Ich bin ja nicht deren Anhänger, wo sie agrarische Produktionsweisen wie etwa Proudhon oder Fourier auch ein bisschen glorifizieren, sondern wo sie sagen, man kann sich auf die Spur geben, wie der Stoffwechselprozess der Natur, des Menschen mit der Natur schöne Aspekte enthalten kann. Mehr möchte ich nicht sagen. Alles andere ist mir viel zu versponnen und ich bin viel zu sehr geprägt von Adornos Bilderverbot. Also Bilderverbot, den Sozialismus sich auszumalen oder die klassenlose Gesellschaft. Das wäre jedenfalls ein enormer Bruch. Das hätte übrigens historisch auch ganz viele andere politische Interventionen und theoretische Reflexionen ausgelöst. Das ist nicht nur, dass wir jetzt mal nachdenken zum Thema, ob auch in der Maschine schon das Produktionsverhältnis und also die Demütigung des Arbeiters angelegt ist oder erst, ob sie, wenn sie sich zum Ensemble, also zur Fabrikarbeit gestaltet, das passiert. Das sind alles Fragen, wenn ihr mich mal als guten, klugen Referenten zu sowas braucht, dann fühle ich mich viel wohler als Generalist wie heute. Mit diesem blöden Beispiel, das ist scheiße, ich habe mich schon selbst geärgert. mit Menschen retten und so. Das klingt immer so, als müsste man gegen eine theoretische Position, damit sie haltbar wird, auch noch irgendwie durchblicken lassen, dass man ein guter Mensch ist. Das meine ich gar nicht. Alles, was ich gesagt habe, ist nach dem Maßstab richtig oder falsch zu beurteilen und nicht, ob das ein depressiver Kaspar oder ein gut gelaunter Wonnebier ist oder ob der schon Menschenleben gerettet hat oder nicht. Und ich wollte eigentlich darauf hinweisen, dass eine objektive Schizophrenie unser Leben prägen muss und unausblendbar ist. Und gerade weil ich hauptsächlich von, wenn man die Kunst dazu zählt, von meiner Intellektualität lebe und selbstverständlich heute Abend auch ein Honorar bekommen werde und sonst nicht hätte kommen können. Und nach den Kriterien der bürgerlichen Gesellschaft bin ich eher im Armutsbereich, aber das ist egal. Also das finde ich eher nicht so kritikwürdig, dass sich die, wie man früher sagte, dass das Proletariat sich organische Intellektuelle finanziert. Wenn die nicht anmaßend werden, finde ich das eher angemessen, aber das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte sagen, wir leben in einer objektiven Schizophrenie. Und wenn man sich das als Intellektueller vergegenwärtigt, dann ist der Anfang davon, dass man von einem großen Teil gesellschaftlicher Wirklichkeit ausgeschlossen ist, dafür tatsächlich kein Gefühl hat. Ich habe ja so, weil das damals so eine Auffassung auch war, Marxismus, Leninismus, habe ich ja 7 Jahre Industriearbeit gemacht und da wusste ich, was das ist und wusste auch, wie die Menschen reden, die da sind. Und 7 Jahre ist länger als Sommerferien im Semester oder so. Das geht einen schon ganz schön ins wirkliche Leben rein. Weil ich da heute nicht mehr bin und weiß, dass alle Reflexionsformen mir nun in der Gefahr stehen, nicht mehr an die soziale Wirklichkeit gekettet zu sein, ist diese Schizophrenie schon eine Notwendigkeit. Also, du hattest das vorhin mit Emerson angesprochen. Ich kann nur sagen, ich habe alles aufgesogen und mit Akteuren gesprochen und sowas, was den Streik am Hamburger Flughafen von diesem Sicherheitspersonal und den Kofferkontrollierern beinhaltete. Weil es mich tatsächlich interessiert hat, was passiert, wenn linke Gewerkschafter, und das sind sehr linke, die das angeführt haben, für heutige Verhältnisse, eine Forderung aufstellen von einer Gehaltserhöhung von 30%. 30%, das ist nicht auch gut. Ja, sie haben 22,8% durchgekriegt. Das ist sehr ungewöhnlich. Das ist wirklich sehr ungewöhnlich. Und sozusagen dieser Erfolg ist jetzt nicht von Verdi gefeiert worden. Da standen diese ganzen bepissten Sozialdemokraten mit ihren 2,6% Abschlüssen und dachten, das ist doch aber Standortvernunft. So müssen wir doch die Arbeiter dressieren, dass sie 2,6% auch gut finden, ne, wenn man ihnen vorrechnet. Ne. Inflation ist schon nur 1,6, ne, da lebst du aber in Saus und Braus, hast schon einen Überschuss von 1,3, wenn du nicht in eine andere Steuerklasse rutscht oder so. Ne. Nein, ich wollte sagen, ich war Feuereifer. Das ist für mich Schizo. Es geht nicht darum, die Reden über das Verhältnis von marxistischer Theorie der Produktivkraft und klassenloser Gesellschaft nur zu halten, sondern ich glaube auch, dass es wirklich sowas wie als ersten Schritt wie eine Verallgemeinerung des rebellisch-widerständigen geben muss. Wenn euch das nicht kränkt, möchte ich mal einen Verdacht aussprechen. Ich glaube ja erstens sowieso, dass Militanz ist für mich überhaupt kein Indikator von Bruch mit der bestehenden Gesellschaft, gar nicht. Ich liebe Militanz eigentlich hauptsächlich, weil ich das symbolische Handeln so verachte. Das symbolische Handeln, das kann ich psychologisch, das ist Selbstvergewaltigung. hinsetzen und vor dem geübt haben, weggetragen zu werden. Das, ich finde, das ist eine Selbstinfantilisierung. Da denke ich lieber gar nicht erst hin. Oder Selbstankettung im Vertrauen davon, dass der Zug einen ja nicht überfährt. Noch schlimmer ist Blumen an die Bullen oder Schweigen für den Frieden oder Fasten für den Frieden zwischen 13 und 15 Uhr und so, dass der Mensch wird zur Selbstinfantilisierung in dieser Gesellschaft gezwungen. Und der ganze kritische Konsum ist so etwas, wo ihr euch demnächst mit beschäftigen wollt. Das ist das Plus der Militanz. Ansonsten glaube ich, im Kult der Militanz liegt viel zu viel Analogie zur bürgerlichen Gesellschaft. Tatkraft, Zuversicht, Durchsetzungsfähigkeit. Das, ja. Ich laufe doch gerne mit rum und jetzt bin ich auch manchmal zu alt. Wenn es so schnell gelaufen werden muss, kann ich dabei sein. Aber den Verdacht, den ich aussprechen wollte, ist, wenn es sich auf kleinbürgerliche Wochenendabenteuersache reduziert und ich das Gefühl habe, die Leute, die da ziemlich mutig sich mit den Bullen beulen und sowas, es im Alltag nicht mal fertig kriegen, ihren Chef zu widersprechen oder mal über die Maßen sich gelbe Zettel und also Krankschreibung zu besorgen oder einem, der auf der Arbeit nicht mithält und deswegen gedemütigt wird, zur Seite zu stehen und für den zu fechten oder was auch immer. Das heißt, wenn das Widerständige nicht in den Alltag geht, dann wird die konfrontative oder militante Begegnung mit der Staatsmacht Attitüde und ist nichts wert. Das ist so. Ist auch nichts Haltbares. Ein Kleinbürgerkinder, die... Joschka Fischer fällt dir vielleicht noch ein dazu? Nein, das darf man nicht so machen. Das darf man nicht so sein. Das psychologisiert viel zu sehr. Ich war nicht minder militant als Joschka Fischer. Deswegen ist Militanz kein Indiz dafür, dass man Außenminister wird. Ganz und gar nicht. Das stimmt nun auch nicht. Die allerletzte Sache, ich glaube, du hast Unrecht mit der Shell-Jugendstudie. Ich glaube wirklich. Ich glaube nicht, dass ich jetzt sozusagen die andere materielle Welt ausblende. Das meine ich nicht, nein. Sondern, also mir ist bewusst, 80er Jahre bedeutet, insbesondere wenn man Kind aus relativen Mittelschichts- oder kleinbürgerlichen Verhältnissen war, natürlich ein ganz anderes Möglichkeit des Bekenntnisses zur Selbstverwirklichung, Kreativität auf seine Kosten kommen, weil das eine Zeit ist, wo es nichts ausmachte, wenn man mal in der Schule sitzen blieb oder an der Uni zwei Semester wiederholt hat, im Gegenteil. Das habe ich damals auch nicht überschätzt, das wusste ich schon, dass die meisten, die Che Guevara nicht gelesen haben, aber so aussehen wollten, wie er das mir wegen der Mädels und nicht wegen der Theorie gemacht haben. Das wusste ich also schon. Sondern ich glaube, es handelt sich hier um ein wirkliches Phänomen von Fremdzwang in Selbstzwang. Und das macht meine Bedrückung dem gegenüber aus. Wenn die Leute sich nur unterwerfen, weil es eine objektive Notwendigkeit ist, ist alles halb so schlimm. Wenn die Leute sich unterwerfen, weil sie denken, das ist richtig und natürlich so, dann kriegt das seine Zähigkeit und Unveränderbarkeit. Und ich bin leider davon überzeugt und nicht, weil ich ein depressiver Kasper bin oder gerne pessimistisch bin, dass ich an allen Phänomenen des Self-Empowerment oder der Selbstoptimierung eher den Aspekt betonen wollte, die Leute haben subjektive Glücksgefühle dabei. Es sieht zwar aus für einen einigermaßen Menschen, der seine Tassen noch im Schrank hat, wie arbeiten. Also wenn ich im Schwimmbad bin, ich denke, drei Viertel ist hier zum Arbeiten. Die haben keinen Spaß daran, die kämpfen darum, dass ihre Arbeitskraft nicht vor der Zeit verschleißt und ihr und sie bei der nächsten Rationalisierungswelle also nicht dabei sind. Und wenn ich mich am Rand eines Fitnessstudios setze, dann denke ich, das ist hier nicht arbeiten, das ist hier Akkord jetzt. Das ist die Verschärfung desselben. Aber ich kann nicht übersehen, dass es einen Aspekt von Freiwilligkeit hat. Ich kann nicht den Gedanken von Adorno übersehen, dass die Menschen sich selber als Humankapital setzen. Sich nicht gezwungen sehen, Humankapital zu sein. Das auch. Sondern dass ihre Setzung eine ist. Ist die Setzung, dass man wertlos ist. Fast unwertes Leben ist. Wenn man den Anforderungen nicht genügt, etwas ist, was in die Menschen eingeht. Und nicht nur der Zwang zum Mithalten. Oh, jetzt habe ich alles beantwortet. Gut, sehr gut. Dann würden wir doch jetzt für Fragen öffnen, wenn es noch welche gibt. Was nicht durch unsere drei Eingangsfragen abgedeckt war. Nein, Quatsch, gerne Fragen jetzt, wenn jemand möchte. Ja, da ganz hinten. Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich glaube, so zwei Vorträgen gelauscht habe sozusagen. Und ich bin so ein bisschen, also ich glaube, es liegt sozusagen an die Fragen, die euch gestellt worden sind, dass die nicht so richtig beantwortbar sind, weil sie eigentlich keinen konkreten Gegenstand hatten. Und deswegen hast du so ein bisschen über Organisierung geredet und Thomas Übermann hat quasi versucht, das sozusagen negativ nochmal zu kontrastieren. Und ich fand, das fällt halt so auseinander, wie halt der Kommunismus und unsere Politik, die wir so im Alltag machen, auseinanderfallen. Also ich sehe sozusagen weder in euren beiden Vorträgen noch in dem, was ich so im Alltag mache, wenn ich linksradikale Politik mache, irgendeinen konsistenten oder kohärenten Zusammenhang zu der Frage danach, was hat das mit dem Kommunismus zu tun? Und deswegen sozusagen finde ich diese Frage, die du aufgeworfen hast, mit wie geht man strategisch vor, wie organisiert man, wie bringen wir das Produkt am besten an die Leute, hat so ein bisschen was Positivistisches und auch was Schönes, sich diese Gedanken zu machen und sind auch notwendig, sich diese Gedanken zu machen, also wenn es darum geht, Nazi-Aufmärsche zu verändern oder die Arbeitskämpfe zu unterstützen oder sonst was. Also sie stehen irgendwie in keinem richtigen Verhältnis zueinander. Und, ich wollte euch irgendwie bitten, zu versuchen, dieses Verhältnis so ein bisschen näher zu beleuchten. Also seht ihr dieses Verhältnis von Realpolitik, also das, was wir irgendwie im Alltag für ein hässliches Zeug eigentlich machen müssen, und diesem schönen Gedanken des Kommunismus? Und wie würdet ihr dieses Verhältnis zueinander bringen? Das ist immer blöd, wenn man sagt, ich verstehe deine, bin verwundert über deine Frage, bin ich aber tatsächlich insofern, als dass ich hoffte, rübergebracht zu haben, habe ich offensichtlich nicht, dass es mir bei Organisierung eben gerade nicht um so eine technische Frage geht, die der Erfolgsmaximierung dienen soll oder deren Beantwortung der Erfolgsmaximierung dienen soll, sondern ohne dass ich mich jetzt auf die Seite schlagen will, zu der Thomas eben was gesagt hat, dass die Organisierung schon der Vorschein der Befreiung im Schlechten sein müsse. Ich glaube auch nicht, dass das geht. Hatte ich ja schon einige Sachen erwähnt, die mir auch wirklich sehr wichtig sind. Andere Kooperationsformen kennenlernen. Und Kooperation heißt da ja wirklich, das ist ja nicht, wie soll ich sagen, reduziert sich ja nicht auf das, was in der bürgerlichen Gesellschaft Arbeitsteilung ist, sondern Kooperationsform heißt, schließt ja ein, tatsächlich Zwecke zu setzen, was man ja als bürgerliches Subjekt nur in einem sehr eingeschränkten und inhaltlich präformierten Sinne tut. Also Zwecke zu setzen und dann tatsächlich gemeinsam antihierarchisch, nicht nur unhierarchisch, zu verfolgen. Das meine ich, ist ein ganz enger Zusammenhang mit der Befreiung und das ist sozusagen auch ein Maßstab, den ich anlegen muss an Organisierungen. Also klandestine, hierarchisch organisierte Gruppen, die sich so organisieren, weil sie eher der Repression entgehen oder weil sie der Meinung sind, dass sie dann schneller reagieren können auf gesellschaftliche Entwicklungen, zu denen sie dann irgendeine Aktion machen müssen oder sowas, genügen diesem Maßstab genau nicht. Ich rede jetzt von hiesigen Verhältnissen. Also wenn bei anderem Maß von Repression würde ich nie was gegen clandestine Organisationsformen sagen. Und der zweite Gesichtspunkt, das sind, glaube ich, die beiden wichtigsten, ist tatsächlich, dass sich nicht dumm machen lassen. Nur in der permanenten diskursiven Auseinandersetzungen mit anderen Einzelnen, die sowohl ihr Wissen, aber auch in die, ihre Individualität da einbringen, kann sich so etwas wie linkes Denken, linksradikale Tradition überhaupt am Leben erhalten? Das ist natürlich auch was, was eine notwendige Voraussetzung für die Befreiung wäre, sage ich mal vorsichtig. Insofern, gut, vielleicht kannst du gleich nochmal was dazu sagen, in welcher Weise du deine Antwort vermisst. Aber ich glaube deshalb, dass der Zusammenhang zwischen der Organisierungsweise und Organisierung ist, und das klingt so wie so ein Sonderbereich des Politikmachens. Ich würde sagen, also solange ich jetzt nicht allein in meinem Kämmerchen sitze und für mich Texte schreibe, ist selbst eine Kleingruppe natürlich eine Form von Organisierung. Ich finde, der Zusammenhang mit dem, was wir wollen, liegt sozusagen auf der Hand. Und natürlich, also würde man sich jetzt mal in Fantastereien begeben und sagen, wir stellen uns mal einen richtig dicken Erfolg vor, also dass jetzt die radikale Linke nicht, ich nenne jetzt nur mal so eine Zahl, 2000 Leute in Deutschland umfassen würde, sondern 20.000, dann würde sich die Situation ja nochmal anders darstellen, denn dann müsste man ja auch schon bei, dann würde sich das Reformismusproblem anders stellen, weil sich das Problem anders stellen würde, können wir jetzt vielleicht doch Einfluss nehmen auf staatliche Prozesse, auf gesellschaftliche Prozesse, staatliche Entscheidungen. Da würde der Maßstab der Befreiung wichtiger in der Beurteilung dessen, was man tut. Da würde die Frage der Entscheidungsfindung wichtiger, eine, die in einer Kleingruppe sich, wenn überhaupt, dann ganz anders stellt, aber in großen Bündnissen, wo 10.000 Leute drin sind, stellt die sich nochmal ganz anders. Das ist dort das Hierarchieproblem plötzlich ein ganz anderes. Je mehr man sich solche Gegebenheiten vorstellt, desto eher ist dann dieser Zusammenhang nicht nur ein Gedachter oder einer, der sozusagen der Erhaltung des Individuums dient, sondern auch ein politisch praktischer. Aber in all diesen Bereichen sehe ich dann einen engen Zusammenhang. Ich habe das ja versucht, in den Begriff des Schizo zu fassen. Ne? Ich will nur mal sagen, ein kleiner Verweis auf die Vorbereitung auf den heutigen Abend. Ich nehme mir für sowas, wenn es irgendwie wirklich immer ziemlich viel Zeit. Ich habe gedacht, sollst du das mit der produktiven Unterlegenheit, auf die ich ja die ganze Zeit zusteuere, schon sehr früh, da merkt man das nur noch nicht, sollst du es so machen oder sollst du es ganz anders machen? Es gibt mehrere große, aber im Versuch über die Befreiung von Herbert Marcuse eine besonders schöne Passage. Da sagt er, alles, was wir über die, also er schreibt von der unendlichen Weite zwischen dem schlechten Bestehenden und dem besseren Möglichen. Und denkt darüber nach, was können wir eigentlich über das bessere Mögliche sagen? Als erstes, was ist unser Prä, womit würden wir anfangen? Das ist ja eine enorme philosophische Frage. Man sagt, alle Philosophie beginnt mit der Feststellung, das, was ist, kann nicht wahr sein. Es gibt keine Philosophie, die nicht feststellt, die Welt ist falsch eingerichtet. Ich glaube, das hat das Bloch, aber ist egal. Das Bilderverbot bedenken, könnte man sagen. Und er sagt, als erstes müsste man eigentlich sagen, in der Fantasie stellt man eine Gesellschaft her, die sich dadurch auszeichnet, dass niemand Angst haben muss. Bah! Versteht ihr dann blöd auf? Was für ein A, was für ein erster Satz. Niemand Angst haben, den Anforderungen nicht zu genügen. Aber auch niemand Angst haben, individuell zu sein. Solidarität ist Solidarität von Individuen, nicht Massen. Keine Angst zu haben, anders zu sein. Hätte man genauso machen können. Verstehst du, also wie man es technisch machen kann, stellst du dir ihr Rätesystem oder Parteiherrschaft vor, muss der Staat gleich erledigt werden oder gibt es eine Phase seines Absterbens? Die Debatten zwischen der Linksabweichung und dem Bolschewismus, die Debatten zwischen Trotzki und dem, nicht nur Stalin, auch Bucharin, alle Fragen kann man thematisieren und soll da kenntnisreich sein. Aber so ein erstes Ding, die befriedete Gesellschaft, die klassenlose Gesellschaft also, ist eine, in der niemand Angst haben muss. Wenn man das nicht mehr denkt und das aufs Praktische verkürzt, und ich lebe in einer praktischen Gesellschaft, die fragt das nicht, sondern die fragt so, ja, Herr Ebermann, wie würden Sie denn die Arbeitslosigkeit beseitigen? So, ja, ich... Weiß ich auch nicht genau. Also Arbeitslosigkeit ist bestimmt eine Geißel, aber Vollbeschäftigung ist auch die Hölle. Also das bedeutet, als Gesellschaftskritiker kann man nicht in der Talkshow mehr bestehen heutzutage. Wenn man die Frage nicht beantworten kann, ich kann auch nicht sagen, was meine Nahostlösung ist. Geht man von diesem keine Angst haben muss aus und romantisiert das nicht über. Also, selbstverständlich gibt es Leid. Für immer. Außer unsere Utopie, und dann wird sie eine der törichten Sorte, verspricht ewiges Leben oder besser noch ewige Jugend. Da wir das nicht im Angebot haben, gibt es Leid. Und auch viel Trivialeres. Also, 300 Jahre klassenlose Gesellschaft oder 3000 Jahre. Und man begehrt einen Menschen als Partner oder sexuell und der findet einen stinklangweilig, dann geht's ein paar Wochen schlecht. Also das kriegst du irgendwie durch die klassenlose Gesellschaft auch nicht von der Platte gefegt. Shit. Und deswegen scheint die Sonne ja auch nicht ohne Unterlass. Also diese blöde Metapher aus der Internationale legt ja gerade den Gedanken nahe, dann kommt sozusagen die messianische Erlösung oder das Arbeiterparadies. Der andere Gedanke ist, klassenlose Gesellschaft ist Aufhebung der Tatsachen von Klassen. Nicht irgendein Gesabbel zum Thema, dann ist das Proletariat an der Macht oder gehört dann die Staatsmacht oder so. Klassenlose Gesellschaft ist das Nichtbestehen von Klassen. Wenn aber die Menschen an denselben Fabriken unter denselben Bedingungen weiter mal lochen, wäre selbst der Gedanke, dies gehörte ihnen, im Sinne von Kollektivbesitz, Vergesellschaftung, ein viel zu wenig weitreichender Gedanke. Weil an denselben Maschinen in derselben Stellung zu arbeiten, das macht die Menschen kaputt. Mindestens so kaputt, wie die Frage, ob es sich dabei um Privateigentum an Produktionsmitteln handelt oder einer anderen, kollektiveren Eigentumsform. Wenn die Menschen, die man früher so unbefangen Proletariat oder meinetwegen Lohnabhängige nennt, daraus nicht befreit werden, bleiben sie Proletariat. Unter einer vielleicht menschenfreundlicheren Führung. Die nannten wir, ob die Kategorie gut ist, du hast da viel geforscht, ich weiß es nicht, Merz, Klassenherrschaft neuen Typs mit Charles Bettelheim. Manchmal haben wir auch was anderes dazu gesagt, weil wir es auch nicht genau wussten. Aber es hat nichts mit Aufhebung der Klassen zu tun. Ob ich jetzt von der Seite, befriedete Gesellschaft ist eine ohne Angst. Oder befriedete Gesellschaft ist eine der Aufhebung der Klassen im Sinne von der Stellung im Produktionsprozess der materiellen komme. Bei beiden habe ich zunächst einmal zu sagen, wie sie sein kann, ergibt sich aus den Sehnsüchten und Kämpfen der Menschen. Dein Beispiel finde ich so richtig, weißt du? Wenn in Italien der letzten 60er Jahre, also jetzt so bald vor 50 Jahren, Tausende und Abertausende, eher die aus dem Süden kommenden, nach Turin verfrachteten Industriearbeiter, sagen wir bei Fiat, als riesiges gesellschaftliches Problem ihre Maschinen kaputt machen. Als richtiges Problem. Also nicht mal einer. Sondern es das stockt immer. Und der, der was kaputt macht, der also sozusagen einen Weg gefunden hat, der Sabotage ohne entdeckt zu werden, ist in diesen proletarischen Kreisen, also sagen wir mal in der Mittagspause oder nach Feierabend, der hoch angesehene gefeierte Held. Boah, 3 Stunden stand der Kram still. Super, wie hat er das gemacht? Mit Draht oder Kurzschluss verursacht? Oder wie ist da der Arm der Maschine abgegangen? Dann kann die marxistische Theoretikerin Rosanna Rossandra, diese tolle alte Frau von Il Manifesto, oder die klügsten Köpfe des da für heutige Verhältnisse unglaublich großen, deine 20.000 übertreffenden linksradikalen Gruppe Lotta Continua. Dann können die sagen, bei uns geht es um ein völlig anderes Arbeiten. Und diese Sehnsucht des völlig anderen Arbeitens und nicht nur dieser, ich sage es jetzt mal übertrieben, langweiligen Lohnerhöhung durch die PCI, also die sozialdemokratische Partei Italiens, die sich Kommunisten nannten. Bei uns geht es um ein ganz anderes Arbeiten. Und das sind die Menschen, die da eine Ahnung von haben. Die machen die Maschinen kaputt. Und drücken damit aus. Dies hier ist menschenfeindlich. Das ist nicht nur zu gering bezahlt oder Tagurlaub mehr oder Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Alles richtig, aber die machen es kaputt, damit das steht, weil man davon kaputt geht. Dann ist was in der Gesellschaft, das man theoretisieren kann. Dann kann Rosanna Rossandra ihre klugen Sachen aus der Zeit schreiben. Eine Welt konzipieren, in der menschenwürdig gearbeitet wird. Wenn es nicht ist, dann hat das etwas ganz sophisticated. Thomas Ebermann und Rüdiger Matz denken sich mal aus, wie die Menschen anders arbeiten sollten. Das ist doch was anderes, als wenn man Betriebssabotage als massenhaftes Einkaufsphänomen hat. Versteht ihr, wenn Dario Fo so ein großartiges, in der Tradition der Commedia dell'arte stehendes Theaterstück schreibt und das auch vor den Fabriktoren aufführen kann, wie bezahlt wird nicht, dann hängt das mit dem massenhaften Ladendiebstahl im industrialisierten Italien dieser Jahre zusammen. Und dadurch kriegt das Stück seine Schönheit. Nicht, weil es etwas erfindet, was gar nicht in der Welt ist und mal einer agitieren will, dass es auch so sein könnte, sondern weil es das gibt. Wenn im Pariser Mai von 68, es steht jetzt alles in der Gefahr, das Opa von früher erzählt, das weiß ich. Aber wenn in dieser großartigen Rebellion vom Pariser Mai 68, wo de Gaulle außer Landes geflohen ist und selbst die Bourgeoisie Angst hatte, übertriebene Angst übrigens, dass sie gestürzt werden konnte. Wenn ein Pianist dann auf der Barrikade übrigens recht guten Jazz spielt, dann ist in der Luft das etwas mehr als nur Verwandlung der Eigentumsverhältnisse als gesellschaftliche Sehnsucht präsent ist, als Sehnsucht. Das kriegt dann manchmal übertrieben komische Züge. Aber ich möchte zum Beispiel, was da so an so unglaublich vielen Häuserwänden gesprüht war, verteidigen. Die meistgesprühte Parole war Fantasie an die Macht. Oder arbeitet nie. Die meistgesprühte war Fantasie an die Macht. Habe ich gelesen. Also wenn deine nachher empirisch gewinnt, dann entschuldige ich mich. Ich will damit ja was sagen. Dieser Pianist auf der Barrikade, der drückt doch was anderes aus als die Sehnsucht nach Arbeitsethos. Fantasie an die Macht ist verkitscht worden. Das weiß ich doch durch lächerliche Hippies. Der Herbert Marcuse, der ist an denen verrückt geworden. Die dachten, Fantasie an die Macht ist irgendwie sowas ähnliches wie André Heller. Wir machen jetzt was mit der Seifenblase oder sowas. Natürlich hat die bürgerliche Gesellschaft immer die integrative Kraft, also selbst den klügsten Gedanken, wenn sie ihn einmal integriert hat, zur größten Blödheit zu transformieren. Und dann ist der Tunix-Kongress und so, also wirklich mich langweilende Sachen draus geworden. Aber verteidigen muss man, dass es eigentlich erst richtig spannend ist, wenn die Maschinen angegriffen werden, wenn die Arbeitsdisziplinen angegriffen werden und wenn implizit auch der Arbeitsethos und die Fantasielosigkeit des historisch gewordenen Kommunismus angegriffen, also Parteikommunismus angegriffen wird. Das möchte ich verteidigen und davon behaupte ich nur, das war mal mehr in der Welt als heute. Ich laufe nicht durch die Gegend und sage, die Jugend ist schlecht und wir waren wild, sondern ich sage, nein, es gibt Phasen der Regression. Es gibt Phasen der Regression. Da fällt eine Gesellschaft hinter ein bestimmtes Niveau zurück und das ist jetzt so. Und das spiegelt sich in der Shell-Jugendstudie und hoffentlich wird es bald anders. Habt ihr noch Bock? Hat noch jemand eine Frage? Es lichten sich auch die Reihen schon ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es ist. Es sind noch nicht so viele abgezogen, aber. Ja, ich würde vielleicht noch mal eine Frage. Das ist auch so ein Thema, was, denke ich mal, so seit 2-3 Jahren jetzt doch in der Öffentlichkeit ist. Das Thema, ich will es jetzt nicht näher beschreiben, bedingungsloses Grundeinkommen. Wäre das vielleicht, wenn man es weit spannen würde, ein Punkt, wo man sagen könnte, das wäre ein interessanter Punkt vielleicht, wenn man den weiterdenken würde. Magst du wieder, oder? Ja, dann Thomas wieder. Naja, die Überwindung des Abstandsgebots im Kapitalismus, ne? Also das Abstandsgebot, kapitalistische Ideologie sagt ja, dass wer nicht arbeitet und nichts findet, seine liebbare Arbeitskraft zu verkaufen, soll im Elend leben. Und wir müssen immer aufpassen, dass der, der arbeitet und am schlechtesten verdient, noch relevant mehr hat als der, der nicht arbeitet. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Ideologe des Abstandsgebots heißt, habe ich vergessen. Ist ja egal. Das ist jedenfalls das Abstandsgebot. Das außer Kraft zu setzen, scheint mir so realistisch wie den Kommunismus einzusetzen. Ich kann mir keine, also so wie ich vorhin gesagt habe, ich kann mir keine kapitalistische Weltgesellschaft vorstellen, in der es keine Hungertoten gibt, was eine enorme normative Aussage ist und alles Verspielte auch rausnimmt. So sage ich auch, ich kann mir keine kapitalistische Gesellschaft vorstellen, in der die Unfähigkeit, seine Arbeitskraft als Ware zu verkaufen, nicht bestraft wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir also Grundeinkommen im Kapitalismus nur als eine irgendwie modernisierende Transformation von Sozialhilfe vorstellen. Also, dass man nicht so viel bürokratischen Aufwand haben will und jeder soll meinetwegen nach heutigem Geld 800 Euro kriegen und dann muss er auch selbst gucken, wie er mit Krankheit, Miete und sonst was zurechtkommen und es ist ausgerechnet, dass das insgesamt als Sozialtransfer, also als Abzug vom Gesamtprofit des Kapitals rentabler ist. Das kann ich mir vorstellen. Dies andere nicht. Und insofern schätze ich einige Papiere sehr, weil sie eine Tür aufmachen. Ich musste oft lachen bei den Manifesten der glücklichen Arbeitslosen. Mochte ich gerne als Ideologiekritik lesen. Nicht, weil ich glaube, man kann mit so wenig Geld glücklich sein. Das kann ich alles kritisieren. Sondern weil sie Arbeitsethos in Frage stellen. Nur in der Zuspitzung, dass auch die Lösung darin besteht, dass man Leute nicht bestraft, weil sie nicht arbeiten, sage ich. Das ist nicht im Angebot hier. Sag mal was Klügeres dazu jetzt. Nö, kann ich gar nicht. Das ist ja vielleicht jetzt ein bisschen langweilig, dass ich mich da nur anschließen kann. Das ist ja auch, du sagst, du kannst es dir nicht vorstellen, man könnte das ja auch, hätten wir mehr Zeit, könnte man das ökonomisch sozusagen durchspielen. Das ist ja, also du hast gesagt, bestraft, aber ich nehme an, im ökonomischen Sinne. Und so ist es ja auch zu verstehen. Das heißt, man kann natürlich, wie heißt der Dieter, der Typ, dem DM gehört, ich glaube ja, Dieter Müller, der hat ja sich als Drogeriekettenchef sehr für eine bestimmte Variante des Grundeinkommens stark gemacht. Und die Höhe dieses von ihm propagierten Grundeinkommens ist auch genauso. Klingt vielleicht, wenn man studiert, erstmal gar nicht so schlecht, wenn man sich dann überlegt, okay, was heißt das dann für Rente, was heißt das für Kinder und so weiter, wird man dann schon blass, was das heißt. Und man müsste eben dann angucken, okay, was hieße denn ein Grundeinkommen, das wirklich ein menschenwürdiges Leben ermöglicht für das Lohnniveau in Deutschland insgesamt, für die Kosten einer bestimmten kapitalistischen Produktion, die gleichwohl erfolgreich auf dem Weltmarkt sein will, bei einer gleichbleibenden Investitionsrate und diese ganzen Geschichten. Und ja, da könnte man dann wieder argumentieren, ja, aber wie ist denn das, wenn man das Grundeinkommen gleichzeitig vielleicht in Japan, in den USA und in der EU einführen würde, dann würde der Konkurrenzaspekt vielleicht wegfallen. Aber dann ist man genau da, dass man dann auch fragen könnte, okay, warum führt man nicht dann gleich was Vernünftiges ein, wenn man in diesem fantastischen Segment sich schon bewegt? Es gibt Städte in Holland, die das jetzt schon mal teilweise machen. In der Schweiz ist nächstes Jahr die Abstimmung. Finnland hat es auch jetzt, will es probieren. Also es ist doch noch relativ häufig, dass jetzt diese Gedanken kommen. Als Zusatzsache. Das ist jetzt nicht nur dieses Gehalt. Aber das ist jetzt ein sehr spannendes, eigentlich vielseitiges Thema. Also das ist jetzt. Na, ich, wenn ich nochmal sage, was ich daran verstehe oder so, ne? Was ich daran verstehe, ist die Flucht vor der bürokratischen Gängelung. Das kann ich ganz tief verstehen. Also, selbst in meinem Scheißleben ist es so, dass die schlimmsten Tage sind die, wo ich irgendeinen scheiß Kulturantrag bei der Behörde mündlich begründen muss, ne? Ich sitze vor einem. Ich weiß, der interessiert sich nicht für Ästhetik, der versteht nichts von Kunst und der soll mir irgendeine scheiß 2000 Euro geben, damit ich 2-3 Probentage mit guten Kollegen organisieren kann, weil ich nicht so ein Anhänger von Benefiz bin. Und das ist ja ganz weit entfernt von den Torturen, ja, des Antrags- und Bestrafungswesens bei ALG 2 und 3 und sowas. Ich wollte, das verstehe ich, dass diese Sehnsucht in Menschen ist, die bis so weit gehen kann wie, meinetwegen gib mir etwas weniger, aber lass mich für immer in Ruhe. Das verstehe ich total. Ich habe immer gedacht, dass eine gewisse Verachtung monetärer Verhältnisse eher progressiv ist. Wenn ich in ein Beispiel, in dieser Zeit meiner Industriearbeit, ich habe so viele Kollegen gesehen, für die war das normal, na, ich will nicht übertreiben, es war für die normal zwischen 40 und 60 Überstunden im Monat zu haben. Und die konnten mir das auch alles erklären. Also, was abgezahlt werden muss und dass der Mittelklassewagen, der etwas bessere, doch immerhin auch schon 4000 Mark teurer ist und dass sie dringend ihren Keller zum Partykeller ausbauen müssen. Und also sozusagen, wir machen 40 Überstunden und nach der Arbeit sind sie Freizeithandwerker, damit das Arbeiten nie aufhört. Und ich habe immer die als die Progressiven in allen Fragen erlebt, die gesagt haben, Überstunden nicht, nee. Überstunden nur Zwang. Also wenn das mal unverhinderbar ist in den repressiven Bedingungen der Lohnarbeit, dann kann ich mich dem nicht entziehen. Und es gibt so eine wunderbare Passage bei Karl Marx, das englische Proletariat beschreiben, die durfte man in Gewerkschaftskreisen natürlich nicht aussprechen, habe ich auch nie. Wo er auch sagt, dass in Umfragen ein Segment des britischen Proletariats bekannt gegeben hat, es möchte am allerliebsten eine Arbeitszeitverkürzung, gegebenenfalls auch ohne Lohnausgleich. Karl Marx beschreibt das, diesen Vorgang, als radikales Bedürfnis und macht zum ersten Mal einen Unterschied, vielleicht bewusst, vielleicht auch nur ein bisschen aus Versehen, passiert ja uns Theoretikern auch manchmal, einen Unterschied zwischen radikalem Bedürfnis und materiellem Bedürfnis. Wenn man das so will, kann man also bei Marx die ganze Theorie der Bedürfnisse und den Forschungsgegenstand von Agnes Heller und was sind richtige, was sind falsche, was sind radikale, was sind integrierbare, was sind über das Bestehende hinausweisende und was sind repressiv zu bekämpfende Bedürfnisse aufgemacht hat. Ich wollte sagen, natürlich in der Zeit, wenn gesellschaftlich diskutiert wird, Arbeitszeitverkürzung mit oder ohne Lohnausgleich, ist man auf der Seite des Lohnausgleichs. Das ist ja keine Frage. Aber um den Horizont aufzumachen, ist es auch ganz schön zu sehen, auch Marx hat sich darüber gefreut, dass die Leute als erstes sagen, Arbeitszeitverkürzung würde mein Leben am besten erleichtern. Diese Tendenz ist im historisch gewordenen Arbeiterbewegung mal völlig verschüttet. Die Feindseligkeit der Fluchblätter gegen Maschinenstürmerei um 1900, formuliert von Rosa Luxemburg, sind erschütternd. Sie sind erschütternd, die Fluchblätter. Da machen Arbeiter ihre Fabrik kaputt und ihre so. Und der Flügel von Rosa Luxemburg schreibt, Fluchblätter, ihr seid reaktionär. Denn euer Ziel ist nicht, die Fabrik für euch zu übernehmen, was gut wäre, sondern werden sie alles Möglichen beschuldigt, ne, zurück zu und so etwas. Das hat sehr viel Denken zerstört. Im proletarischen Roman der 20er Jahre ist immer der kommunistische Held, den es ja gibt, der Durchblicker, den und seinen engsten Kollegen von der Parteigruppe oder so, ne, macht die Arbeit immer nichts aus. Ich lüge nicht, das könnt ihr nachlesen. Kauft euch 5 proletarische Romane, die angeleitet von Lukács oder so geschrieben wurden, vom Bund revolutionärer proletarischer Schriftsteller. Die Figur, die mit dem Arbeiten, dem Tempo der Pünktlichkeit der Stechuhr Probleme hat in diesen Romanen, ist immer der Kleinbürger, der sowieso politisch schwankend ist und sowas alles, ne? Aber der hat die Probleme mit der Disziplin. Wo man sagt, Mensch, oh, eigentlich ist das der stille Held hier. Aber egal. Ich will einen Einblick geben in die Dimension, was man historisch verschüttet wurde, als Gedanke an Emanzipation. Es wird langsam ein bisschen unruhig. Ich glaube, wir müssen zum Ende kommen. Wir sind das auch, ja. Ist das cool? Dann vielen Dank, dass ihr alle da wart, dass ihr so lange ausgehalten habt. Wie gesagt, am 25. ist die nächste Veranstaltung. Das ist mehr so mit Kneipenabend und Bier trinken und auch mal zwischendurch rausgehen und rauchen. Und trotzdem sehr informativ und wird toll. Kommt da auch alle vorbei. Und ansonsten, wie gesagt, da hinten gibt es einen Infotisch und wir hören noch voneinander. Ich wollte noch mal. Ja.